Moin, moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Gamer im Plauschangriffs. Ich bin der Gregor und bevor wir in den heutigen Cast oder besser gesagt halben Podcast einsteigen, erstmal ein kleines Sorry an alle, die vor 2 Wochen sehnsüchtig auf einen neuen Plauschangriff gewartet haben. Ich musste leider die regelmäßige Ausstrahlung kurz unterbrechen, weil ich bin heiser gewesen. Ich hatte für knapp 2,5 Wochen keine Stimme mehr. Arbeiten war zwar drin, aber Podcastaufnahmen leider nicht wirklich. Man hätte auch nicht wirklich was verstehen können. Leider konnte ich das in der vergangenen Woche auch nicht nachholen, denn wie der Zufall es wollte, war ich dort beruflich in London und anscheinend die Aschewolke aus Island ebenfalls, sodass meine Flüge gecancelt wurden und ich nicht zeitig wieder zurück war. Dementsprechend wollte ich diese Woche einen echt großen Cast machen und hatte mir Chris dazugeholt, sodass wir am Montag uns zusammengesetzt haben und weit über 2 Stunden über das Thema Blizzard Entertainment mit allem drum und dran, Diablo, StarCraft, Warcraft und so weiter uns unterhalten haben. Wie der Fehlerteufel es wollte und anscheinend habe ich echt die Seuche am Hals in diesen Tagen, hat es die Tonspur von Chris zwar unbeschadet überstanden, aber meine ist in den Tiefen der Festplattenannalen verschwunden und leider nicht mehr reparierbar. Was ich gemacht habe, war die Tonspur von Chris nehmen und mit diversen Tools so aufpäppeln, dass meine Stimme jetzt einigermaßen hörbar ist, aber leider sehr, sehr verrauscht und mitunter relativ dumpf. Deshalb sage ich einmal, ich habe diesen Cast jetzt hier erstmal online gestellt, damit ihr auf jeden Fall mal was zu hören habt. Ich glaube, man kann ihn in sich auch anhören, auch wenn er nicht in der gewohnten Tonqualität ist, wie wir es sonst machen. Seht diesen Cast bitte aber nicht als finales Produkt oder sowas hier an. Ich werde auf jeden Fall nochmal Chris und auch noch den Rest der Redaktion zusammentrommeln, dass wir einmal, sagen wir mal, einen richtigen Blizzard-Podcast, der Blizzard 2.0-Podcast sozusagen, dann in großer Runde aufnehmen und der wird dann auch wieder mit der gewohnten Soundqualität, mit Musiken dazwischen, mit dementsprechenden Anekdoten und so weiter dort gefüllt sein. Bis dahin hoffe ich aber, ihr habt euren Spaß und verzeiht uns einmal, dass wir durch die technischen Probleme das gewohnte Qualitätsniveau nicht ganz halten können. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit der, nennen wir es mal, Alpha-Version des Blizzard-Podcasts, damit ihr in den nächsten Tagen und Wochen erstmal was zu tun habt. Wir werden auf jeden Fall zurückkehren in Richtung E3. Das hatten wir in den letzten 2 Jahren ja auch schon gemacht mit gesonderten Podcasts. Wie genau wir es machen, lasst euch dort überraschen. Aber ich wünsche euch trotzdem erstmal viel Spaß mit dem Blizzardcast. Versuch Nummer 1. Moin Moin und hallo zu einer weiteren dicken Ausgabe des Plauschangriffes. Ich bin, und ich kann mich hören endlich, ich bin der Gregor. Und du? Ich bin der Christian, hallo Gregor. Ja, und ich bin reingelegt, denn momentan sind wir gerade nur zu zweit. Ich glaube, wir sollten doch das Fenster zumachen. Ja. Kannst du mal dahin, weil meine Kabel reichen leider nicht bis dahin. Danke sehr. Ach, sehr, sehr gut. Wir haben gerade noch darüber debattiert, sollen wir das Fenster auflassen oder zulassen, weil Gras gemessen laut meinem Computer draußen 27 Grad sind. Und wir sind hier ein paar Büffchen. Endlich in kurzen Hosen zocken. Ja. Wenn ich überhaupt mit Hosen zocken. Ja, generell. Das ist auch mal ein großer Unterschied ist. Aber nein, wie ihr es gerade gehört habt, momentan sind gerade ich und der Christian mit dabei und wir werden dann bald von gegebenenfalls anderen Leuten aus der Redaktion dann unterstützt mit unserem Podcast-Vorhaben heute. Denn heute haben wir uns ein spezielles Thema ausgesucht, wo, glaube ich, so ein Eindrang wie bisher selten gewesen ist von Leuten, die mitspielen. Ja, ich bin dabei. Ja. Ja, außer Wolf wollte jeder dabei sein. Wir reden über Blizzard Entertainment, wahrscheinlich vielleicht die in den letzten 6, 7 Jahren oder in den letzten 10 Jahren eine der wichtigsten Spieleentwicklerfirmen überhaupt. Kann man eigentlich, glaube ich, vielleicht sogar die wichtigste, was die für PC-Spiele die einfach die Verbreitung angeht. Also speziell wer den Plauschangriff in der Vergangenheit gehört, natürlich weiß, dass wir hier im großen Teil ein bisschen konsolenlastig sind, was den eigenen Werdegang angeht. Also dementsprechend, was bei mir dann auch relativ ähnlich ist, dass ich dann auch gerne zu solchen Konsolenthemen hingravitiere. Aber natürlich soll es nicht heißen, dass wir den PC unterschlagen, weil PC ist eben noch das Medium, wo noch am meisten drauf gespielt wird hier in Deutschland. Und speziell, wie du es gerade gesagt hast, Christian, vielleicht neben Valve die bedeutendste Spielefirma, man kann dann immer schauen. Für PCs auf jeden Fall. Auf PCs dann auf jeden Fall gucken, ist es auf jeden Fall Blizzard. Und ich glaube, Blizzard hat eh sehr, sehr viel, so viel fürs Gaming an sich schon getan und so viel Einfluss heutzutage, wenn dir was kommt, dass sie eigentlich ein Cast speziell über die auf jeden Fall anbietet und auch längste Überblick gewesen. Das ist einfach Popkultur. Also wenn du siehst, wo Blizzard. Also generell dazu, Blizzard hat 3 große Spiele, für die es vielleicht nicht wissen, das ist halt quasi die StarCraft-Serie, die Warcraft-Serie und die Diablo-Serie. Und das ist so verbreitet in der Popkultur, dass sich selbst Dinge wie South Park oder die Simpsons immer bestimmte Aspekte, meistens ist halt dieser MMO-Aspekt, weil es eben der herausstechendste ist mit irgendwie 12 Millionen Spielern bei World of Warcraft, dass sie es rausnehmen und durch den Kakao ziehen. Also es war bei WoW mit der weiß ich nicht, auch für den Grammy? Nee, nicht Grammy, Emmy. Grammy. Die Episode, ich weiß nicht, ob sie den sogar bekommen hat, hätte es aber, weil es wirklich eine sehr, sehr, sehr gute ist. Ist eine fantastische Episode. The World of Warcraft. Ist aber sehr, sehr, sehr gut gewesen. Nee, absolut. Und du hast absolut recht, diese drei Serien, für die Blizzard heutzutage bekannt ist, Warcraft, Starcraft und Diablo, da werden wir eh direkt drauf zu sprechen kommen, wenn wir dann chronologisch dort angelangt sind. Ja. Das Besondere immer, finde ich, bei Blizzard-Spielen ist eigentlich, wenn du sagen würdest, sie erfinden eigentlich jetzt kein neues Genre oder sowas, sondern sie bewegen sich erstmal in bisher Faden, wo jemand schon mal ein bisschen was aufprobiert hat. Also es gab schon Echtzeitstrategie vor Warcraft. Ja, es gab MMOs vor... MMOs vor WoW, es gab Action-Rollenspiele vor Diablo. Was sie aber dann immer gemacht haben, war, ich glaube, was wenige Spielefirmen in der Form so schaffen, dass sie ein Genre oder eine Spielart so auf ihre Elemente runterbrechen und dann wieder so zusammenbauen, dass sie einerseits die Spielbarkeit sehr, sehr gut hinbekommen, und andererseits auch diesen ja wirklich schon Suchtfaktor so dann hinlegen. Also ich, wenn ich dann persönliche Anekdoten erzählen will, ich bin nie ein großer, sagen wir mal jetzt, Blizzard-Game-Spieler gewesen, weil ich einfach eher wirklich aus dem Konsolenfach gekommen bin. Und das soll aber nicht heißen, dass ich nicht in meinem Umfeld immer sehr viel Blizzard gehabt habe, weil ich habe über wirklich fast 10 Jahre lang ein Internetcafé geleitet und dort wurde natürlich ohne Ende Starcraft, ohne Ende Warcraft, ohne Ende WoW dann gespielt. Ich kann mich an unzählige Warcraft 3 Partien erinnern, wo einfach Leute haben sich um 16 Uhr hingesetzt, ja, und haben dann bis spät nachts dann einfach gezockt, weil okay, lass mal E-Mail, lass mal das machen. Dieser Suchtfaktor ist immer sehr prävalent, auch wenn du selbst nicht dem drin bist, also man kann das schon sehr sehen. Und ich glaube, das wäre auch bei den anderen Leuten, die jetzt dann dazu stoßen, das wird bei dir auch nicht anders gewesen, Christian, dass wenn du einmal drin bist bei diesen Spielen, dass du auch wirklich schwerlich rauskommen kannst. Absolut, also bei mir war es so, ich habe 8 Jahre lang Diablo 2 gespielt online. Warcraft 3 habe ich, Release war glaube ich 2002 oder 2003, müssen wir mal kurz nachschauen. 2002 sogar. 2002 habe ich quasi simultan nach einem Jahr Lord of Destruction, also dem Diablo 2 Add-on. Bist du reingerutscht in Reign of Chaos und Frozen Throne. Genau, und habe es dann da wirklich sehr... Ja, also in die E-Sport-Szene irgendwie hat's mich vertrieben und die Competition habe ich dann gesucht und habe es jetzt auch erst vor 2,5 Jahren irgendwann aufgehört zu zocken, weil es einfach für mich, was du gerade gesagt hast, also diese Aspekte, die du genannt hast, plus dem Aspekt einfach, sie machen Spiele für Spieler oder Spieler machen quasi Spiele für Spieler und die sind einfach so darauf ausgelegt, Community-driven quasi. Also es ist so, sie haben ja auch meistens Editor dabei, also jetzt zum Beispiel im Falle von Warcraft oder von Starcraft, dass sie einfach aus der Community heraus immer wieder neu belebt werden. Wenn irgendwas der Community nicht passt, dann ändert sie es einfach. Bei Diablo ist es natürlich eine andere kleine Sache, weil da sehr viel reguliert ist von Seiten Blizzards. Aber sie geben einfach der Community die Tools, um selbst diese Geschichten weiterzuerleben, die es gibt. Also sie geben ungefähr diesen Pfad vor. Ist eigentlich wie ein modernes Rollenspiel, wie ein modernes Tabletop-Spiel. Sie geben irgendwie den Pfad vor, die Regeln, aber was du daraus machst, ist eigentlich deine Sache. Und bei Warcraft 3 war es halt auch so, dass du natürlich diese Ladder-Matches spielen konntest, aber du konntest auch einfach sagen, okay, ich will mit diesem eigentlichen Spielprinzip, mit dieser Echtzeitstrategie gar nichts zu tun haben. Und du hast zum Beispiel Dota gespielt. Also die klassischste oder größte aus StarCraft herauskommende Modifikation. Du sagst, dass das aus einer Mod ist ein eigenes Genre quasi geworden. Aus einer Mod war ein komplett anderes Spielgenre, was dann beliebt ist. Genau. Und wo einfach jetzt Nachfolge-Vollpreistitel kommen, wie eben Heroes of New Earth oder halt ein League of Legends. Ja, was halt kostenlos ist, aber trotzdem eigentlich alles auf dieser AOS Map aus StarCraft irgendwie beruht. Mhm. Weil da war es das erste Mal groß. Ja, dieser Community-Aspekt wirklich, hast du absolut recht damit. Einfach, du hast es bei vielen Firmen, die natürlich auch online und Community und wir hören unsere Kunden und sowas dann immer drauf gehen, aber so extrem, wie das bei Blizzard immer gegriffen hat und das auch wirklich die Leute auch wirklich dann darauf eingegangen sind und mit den Laden reingegangen sind, wie viele Leute immer noch ihre Battle.net-Accounts haben, ja. Die haben zwei und eben, dass jetzt heutzutage noch Warcraft 3 gespielt wird in Zeiten, jetzt ist es 9 Jahre mittlerweile, fast schon alt. Zehn. Fast. Nee, Quatsch, 2002, stimmt. Also ins 10. Jahr geht es jetzt hier rein und es ist immer noch kein neues Warcraft 4 oder sowas da. Das wird zuerst mal, wenn es dann kommt, ist es dann auch die Zeit dafür reif, weil bis dahin wird das Alte noch gut ausgehen. Das gleiche mit dem ersten Starcraft, da werden auch die Leute... Oder in Diablo 2. Ich meine, das wird immer noch gezockt. Die Leute sind halt verrückt danach. Und wie viele Leute, die dann jetzt vielleicht schon, oder früher Diablo 2 exzessiv gespielt haben und schon wissen, wenn das Ding kommt, ist es vorbei. Ja. Es ist vorbei mit meiner Zeit, mit meiner Zeit und allem drum und dran. Genau, also wenn man ein Privatleben haben möchte, oder ein Leben vielleicht sogar außerhalb seiner Wohnung, dann darf man mit Diablo 3, glaube ich, nicht beginnen. Ich würde, bevor wir dann zu den einzelnen Spielen zu den Spielen dann hingehen, einfach mal ein bisschen, wir haben ja erklärt, was so das Besondere ich hoffe, mal sehen, ob ich es rausschneiden kann oder nicht. Solange die Stimme noch hält, ist alles okay. Ich habe noch den Stallone-Cast hier auf dem Rücken, der da sich so angehört hat. Das sollte heute, hoffe ich, nicht mehr passieren. Ich würde gerne, wenn bis die anderen in der Frühstunde und wir über die anderen Spiele dann reden können, über Blizzard selbst gerne ein bisschen mehr quatschen. Du, Christian, hast ja, ich glaube, vor etlicher Zeit mal einen Sonderheft sogar über Blizzard selbst gemacht für PC Action. Genau, das war für PC Action, PC Games. Und zwar lag das... recherchiert und gemacht und ich glaube, du weißt dann am meisten über Blizzard selbst von uns allen hier. Ja, also vieles habe ich ja auch wieder vergessen, einfach weil es in dem Sonnenheft auch vor allem um die wirtschaftlichen Aspekte und wirtschaftliche Lage irgendwie ging, wie ging es weiter, wie hat es angefangen. Aber die Grundzüge sind halt einfach. Also ich meine, das Entwicklerstudio ist ja relativ jung sogar, also 1991 gegründet, von drei Leuten. Das waren Alan, Adam, Frank Pierce und Michael Mohaim, waren das? Genau, damals und den Namen noch Silicon and Synapse. Genau. Und das ist auch ganz lustig, die haben sich nach 20 Jahren, also sie haben jetzt das 20-jährige Bestehen quasi, haben sich auch noch lustig gemacht, dass der Name natürlich in der heutigen Zeit mit Silikonbrüsten und all dem... Ja, natürlich. Das war es ein bisschen, das ist der technische Fortschritt, den Silicon genau. Und nicht hier der große Vorbau. Genau. Wäre ein tolles Logo auch gewesen dann. Ja. Also, so rund, genau, aber sie haben so ein Logo gebastelt dann extra, mit riesigen Brüsten. Sehr ja, und... Okay. Ich meine, die Firma hat jetzt mittlerweile knapp 3000 Mitarbeiter. Ja, warte mal, also hier momentan stand 2009 4600 Mitarbeiter. Welche 4600 Mitarbeiter für den Spieleentwickler? Ja. Normalerweise hast du selbst, wenn du so Teams dann hast, nicht mal Publisher haben teilweise so viel. Große Publisher haben nicht so viele, dann selbst hier Sony und Nintendo haben nicht so viele Leute dran. Blizzard hat einfach so viel an Leuten darunter, die auch so konsequente arbeiten, die daraus gewachsen ist, dieser Drei-Mann-Firma, die damals begonnen hat. Ja. Das ist ein 4600 Mann starken Konglomerat. Ja, absolut. Und also hier, meine letzte Information ist Stand 2006, da wirst du wahrscheinlich auch eine neuere haben, sind allein an Umsatz, ja, in US-Dollar 1,5 Milliarden. Ich meine, das muss man sich vorstellen, an Umsatz. Ja, und es ist wahrscheinlich eh noch mehr geworden, als 2006. Absolut. Der Grad erst mit WoW angefangen. Genau. Das ist der Umsatz vor WoW, kann man fast sagen. Ja. Na, der damit gemacht wurde und einfach niemand nimmt so viel Geld seitdem, speziell durch das Geschäftsmodell, wie sie, ich glaube, das ist ja auch, sprechen wir hier dann, wenn wir zu WoW dann gekommen sind. Genau, also mit Battle.net und allem drum und dran, da müssen wir auch auf jeden Fall drüber reden, weil es eine ganz große Sache ist. Was lustig ist, wir waren ja als ich noch bei PC Action und PC Games war, waren wir natürlich ab und zu bei Blizzard. Ja. Einfach weil wir vorgeladen wurden. Das passiert. Und wenn du in das oder wenn du zum Gebäude hinläufst, dann siehst du eine riesige, lass sie 5 Meter hohe Figur von Thrall aus Warcraft. Mhm. Halt auch auf dem Reittier. Und drumherum, ich habe es mir jetzt extra nochmal aufgeschrieben, weil ich es mir nicht ganz merken konnte, sind halt 8 Plaketten. Eingelassen worden in diese Figur. Und da steht, sind halt 8 Leitsprüche für Blizzard. So, und das wären unter anderem Denke global. Ich habe es jetzt direkt ins Deutsch übersetzt, weil es sinnvoll ist. Es steht auch auf Deutsch da, also keine Angst. Leite verantwortungsvoll, lerne und wachse, ja, und dann umarme den Geek in dir, quasi, also immer irgendwie im Herzen ein Geek bleiben. Genau. Dann verpflichte dich zur Qualität. Gameplay first, dann jede Stimme zählt und sei freundlich, sei fair. Also kann man eigentlich so unterschreiben, sind eigentlich die 8 Gebote unserer heutigen Zeit. Und Die restlichen 2 werden das DLC-Nachfrage. Genau. Für nur 200 kleine Punkte. 200 Punkte. Genau. Und da kriegt man einfach, wenn man allein durch diese 8 Grundsätze bekommt man schon mal irgendwie einen Einblick in die Firmenphilosophie, finde ich. Weil sie einfach, wenn du die Spiele runterbrichst, dann wirst du auch erkennen, dass viele der Philosophie oder die, einige der Leitsätze wirklich bei jedem Spiel umgesetzt wurden. Halt eben mit der Community, mit dem höre auf die Community und lerne und wachse. Also höre auf vor allem auf die Community und wachse daraus. Was sagt sie, was will sie für andere Teile? Und Qualität müssen wir gar nicht drüber reden. Also ja, Blizzard-Spiele besitzen zu... Es wird jetzt kein Blizzard-Spiel rauskommen, was scheiße ist. Punkt. Nee, das wollte ich gerade ansprechen. Also, Konsequenz einfach, du hast innerhalb von des Werdegangs von Blizzard, als sie dann Blizzard geworden ist, worüber wir dann sprechen werden, hast du ein paar Projekte gehabt, die lange Zeit gemacht und die lange Zeit gereist sind, wie StarCraft Ghost oder World of Warcraft Adventures, ja. Die mal Knall auf Fall einfach wirklich gecancelt wurden, obwohl die schon lange Zeit in Entwicklung waren. Da wird nichts, wenn es dieser Philosophie, die sich dann Blizzard selbst auferlegt, nicht entspricht, selbst auch wenn da viel Arbeit reingeht, vielleicht ist werden noch Projekte mitbenutzt, aber die sind konsequent und sagen dann auch, wenn wir nicht unseren Standard halten können, und das ist wirklich ein sehr, sehr hohes Niveau oder sehr, sehr hohen Level, den sie sich immer auferlegen, dann kommt es entweder nicht raus oder wir arbeiten weiter dran. Auch ein Grund, warum StarCraft dann eben so, StarCraft 2 so lange gedauert hat, bis es dann rauskommt. Ist auch bei Valve eigentlich die Philosophie. Genau, bei also ich glaube, mit Valve kann man es eigentlich auch am besten vergleichen, was die... Sie sind Brüder im Geiste, kann man sagen. Auch beide natürlich in unterschiedlichen Genres, also Valve primär als wirklich die Leute, die im Ego-Shooter-Genre dann richtig aufgegangen sind und von dort aus sich dann verteilt haben, unterschiedliche Sachen. Und Blizzard hat fast schon den anderen Teil, sagen wir, der großen PC-Franchises von Valor, das auf Ego-Shooter-Strategiespiele und Rollenspiele runterbricht. Da hast du eigentlich mit den beiden Firmen, die haben sich ihre Nische dort gebaut und sind mit einer ähnlichen Philosophie reingegangen. Wie war es damals mit Half-Life 2 gewesen, mit dem Leak zwischendurch drin und dann trotzdem noch 6 Jahre gedauert, bis es rausgekommen ist. Und dann war es aber geil, wo es rausgekommen ist. Das ist auch die Philosophie, die Blizzard dann unterschrieben. Da erklärt, glaube ich, diese 8 Gebote. Das bricht das, glaube ich, ganz gut runter für Mitarbeiter, die da noch sind. Die können sich, wenn sie dann irgendwo zweifeln oder so, sagen, okay, warte mal, was ist nochmal unsere Doktrin hier? Wie sollen wir das machen? Und das sind gute Gebote, um da gute Spiele draus zu machen. Ja, also ich bin auch gespannt, was jetzt eben weil beide, also sowohl Valve als auch Blizzard, jetzt auch ein bisschen im gleichen Becken fischen werden mit Dota 2 demnächst. Also Valve bringt ja Dota 2. Mhm. Und da werde ich sehr gespannt drauf schauen, wie Blizzard reagiert, weil eigentlich hätten sie es ja auch selbst machen können. Weil es ja aus ihrer Community gewachsen ist, hätten sie es natürlich im Prinzip auch selbst machen können irgendwo. Ob da böses Blut herrschen wird, ist dann eine andere Sache. Wer weiß, vielleicht sind das ja auch alles Sachen, die Backstage dann passieren, dass Gabe Newell immer morgens mal vorbeischaut bei Blizzard und sagt, hey, lass mal ein bisschen mauscheln. Und genau, lass mal ein bisschen Dota 2 von euch klauen. Ja, und wir geben euch dafür, dann macht ihr, was weiß ich, Gordon Freeman Adventures oder sowas. Ja, ein Half-Life-Strategiespiel. Das würde eigentlich sogar funktionieren, also genug. Das Universum ist reich genug. Ja. Obwohl ich hoffe mal, dass das nächste, was Valve auf jeden Fall machen sollte, ist, dass die endlich mal Episode 3 rausbringt von Half-Life. Das stimmt allerdings. Nach, wie lange warten wir schon? 4 Jahre? Vier? Naja, also Ende 2007 oder sowas ist es kommen 3,5, 4 Jahre für, obwohl dann ist ja eh Half-Life 3, heißt es kommt dann. Ja. Sagen wir, und das kommt auch nur als DLC und dann. Die haben selbstverständlich, es wird interessant zu sehen, wenn die beiden mal, sagen wir mal, in den gleichen oder gleichartigen Genre Bildern, vor allem wenn es mit einer Marke mittlerweile schon wie Dota dann jetzt auf die Art passiert, wird spannend sein zu sehen, wie der überhaupt reagiert. Ja. Aber zurück zu Blizzard, weil über Valve können wir einen eigenen Podcast machen. Sollten wir vielleicht sogar. Machen wir dann auch. Morgen? Okay. Morgen also. Okay. Der letzte große... Also fernab davon, dass es natürlich in der Geschichte von Blizzard massig Übernahmen gab. Wir haben ja auch geredet davon, dass das Team, das eigentlich Diablo gemacht hat, Condor hießen die, glaube ich. Genau. Und die waren ja davor auch an einem Mega Drive-Titel beschäftigt, für Blizzard im Prinzip. Ja. Haben sich dann zusammengeschlossen und dann wurde wieder irgendwie was getrennt und wieder zusammengeschlossen. Dann hat sich Bill Roper getrennt, hat ein eigenes Studio gegründet mit Hellgate London und ein paar klugen Leuten. Was ja schade ist, Hellgate. Aber absolut, also auch Bill Roper. Sehr, sehr schade, dass das nichts wurde. Ja. Und genau, du hast absolut recht, das sind so eben diese sehr doch, sagen wir mal, Firmengeschichte, das ist nicht nur reingewachsen, sondern die haben wirklich danach geguckt, wie können wir uns verstärken, wen holen wir nochmal ins Boot, genau. Machen wir irgendwie etwas. Und das erklärt so, die haben ja nie damit aufgehört, quasi dann Leute dazu zu holen. In der frühen Zeit, wir können ja jetzt ein bisschen, glaube ich, mal vorgreifen, bevor Blizzard als Blizzard eben bekannt war, hast du schon gesagt, da waren sie damals, wo sich 91 gegründet haben, Silicon and Synapse. Und haben primär erstmal, bevor sie auch nur richtige Spiele selbst entwickelt haben, dann hauptsächlich auch Ports gemacht. Also dann bekannte Sachen, wenn ich hier auf die Liste hier drauf gucke, die haben sich, die haben Battle Chess dann damals mitgemacht, die Windows und C64. Dann die Amiga-Version von The Lord of the Rings haben sie gemacht. Lord of the Rings, was damals, ich kann mich an das Super Nintendo Spiel erinnern, ich weiß nicht, ob es dann das gleiche ist, es war ein Top-Down RPG gewesen, wurde Frodo dann gespielt, was ein leider sehr, nicht nur mittelmäßig, sondern teilweise sogar schlecht ist auf dem Super Nintendo. Ich weiß nicht, ob wir mit der Amiga-Version damals mehr Erfolge haben. Und lauter anderes Zeug, was ich jetzt hier nicht direkt in Castles auf dem Amiga sage, persönlich nichts, oder? Nee. The Wardock und Typing, Macintosh Board, Educational Game. Die haben also ein, wie tippe ich Kroatisch oder sowas anscheinend. Also wenn man jetzt nach dem Titel urteilen will. Aber die haben also in den ersten beiden Jahren sehr, sehr viele Auftragsarbeiten erledigt, 91 und 92. Und hier, bevor sie dann sich quasi zu Blizzard und zwischendurch, sie hießen ja zwischendurch, glaube ich, nochmal Chaos Studios und dann... Genau, aber nur ganz kurze Zeit, glaube ich, weil sie gemerkt haben, oh, Chaos Studios gibt's schon, ganz schön blöd. Ich glaube, mir gefällt Blizzard besser als den Namen Blizzard haben sie übrigens, haben sie ein Wörterbuch genommen und sind einfach mal durchgegangen. Und immer wenn, dann haben sie, glaube ich, 30 rausgeschrieben, haben den ganzen Mitarbeitern diese 30 geschickt und jeder durfte Kreuzchen machen. Und Blizzard hat halt eigentlich die meisten Kreuzchen stehen geblieben. Mhm. Und also so sollte man auch alles regeln, finde ich. Ja, soll es auch. Ich werde mich übrigens weigern, ich weigere mich auch konsequent, die Activision Blizzard zu nennen. Ich auch. Active Blizzard oder irgendwie ein anderes Portemonnaie so. Blizzvision ist auch geil. Blizzvision? Ja. Das hört sich mehr an wie so ein Porno-Label. Ja. Blizzvision Naked Orc. Naked Orc 3. Zum Anschauen. Die haben sich als Silicon and Synapse eben primär in den ersten beiden Jahren mit Auftragsarbeiten, nicht über Wasser gehalten, aber die haben damit erstmal Geld verdient. Und kurz bevor die dann zu Blizzard geworden sind, stehen bei mir hier drei Spiele eigentlich, obwohl auch zwei ich mich dann speziell beziehen will, die eigentlich jedem, der damals noch im 16-Bit Super Nintendo Universum damit verwandelt war, auch ein bisschen was sagen muss. Und darunter auch als Nicht-PC-Spieler muss ich auch leider dann zugeben, mein Lieblings-Blizzard-Spiel ist The Lost Vikings, damals im Jahr 1992 gewesen. Hast du Lost Vikings damals mal gespielt? Also ich war 7 Jahre alt und habe Lost Vikings tatsächlich gespielt, aber im Zuge der Recherche für das Sonderheft, das ich geschrieben habe. Und also es weist ja diese klassischen Elemente auf, die ein Blizzard-Spiel auch heutzutage noch hat. Es ist ähnlich wie bei Super Mario oder wie auch bei Portal jetzt, dass du den Schwierigkeitsgrad Anstieg, dass er wirklich nicht so abrupt ist, sondern du wirklich ganz langsam reingeleitet wirst. Dir wird erklärt, okay, der eine, der Vikings kann quasi das, der andere kann das, und wenn du es verbindest, machst du das. Und so ist es jetzt auch bei einem WoW. Du wirst natürlich auch wieder langsam eingeführt, dann geht's weiter. Bei Warcraft 3 ist es genauso. Du hast erstmal nur eine Basis im Tutorial, musst die verteidigen, dann kommt eine zweite Basis dazu, dann wird dir das erklärt, dann geht's auf einmal, und so weiter und so fort. Also es wird dir einfach, du wirst einfach an die Hand genommen und durchgeführt. Und das ist auch im Gespräch mit einem Samwise Gedi, dem Art Director, hatte ich das, sind wir eben auf dieses Thema zu sprechen gekommen. Und er meinte halt, dass es für sie ganz, ganz wichtig ist. Die haben auch bei Warcraft 3 meinte er, das Tutorial 6 oder 7 Mal komplett neu gemacht. So, einfach weil sie einfach waren, okay, ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen allein gelassen. Ach, eigentlich fühlte ich das schon vor 20 Sekunden, vor einer Minute, okay, dann machen wir es neu. So. Aber diese Denkweise ist das, womit es dann letzten Endes gut wird. Okay. Absolut. Also sie perfektionieren einfach. Und worauf du hinaus wolltest, ist ja, dass ab 92 haben sie ja im Prinzip selbst Spiele entwickelt, ihre eigenen Ideen umgesetzt. Ich will nochmal kurz über Vikings daneben quatschen. Du hast, glaube ich, schon gut ausgeführt, dass du da schon die Philosophie dann sehen konntest, was es später dann Blizzard-Titel ausgemacht, weil obwohl heutzutage bei einem Lost Vikings eigentlich keiner an den klassischen Blizzard-Titel denkt, damals eben als Studio, das vorher Force gemacht hat, Umsetzungen auf andere von bekannten Spielen auf andere Computer, war Blizzard, bis sie dann mit ihrer eigenen PC-Spielschmiede sozusagen richtig angefangen haben, eher auf dem Super Nintendo auf Konsolen beheimatet. Und Lost Vikings, für die Leute, die es nicht kennen, ist ein Puzzlespiel für das Super Nintendo. Puzzle Jump Run geht darum, eben du hast drei Wikinger, die du steuern kannst, und die sind mit irgendeiner Zeitmaschine oder einem Raumschiff oder genau was immer gewesen ist, von ihrer Wikingerzeit auf einem Raumschiff gelandet. Und jeder von diesen drei Wikingern hat ein spezielles Talent. Der andere kann irgendwie Sachen abwehren, der eine kann springen, der andere kann Sachen hochheben und so weiter. Und man muss dann über diese 2D-Levels, kann man dann wechseln zwischen den Wikingern und muss dann sich die so hinbauen und hinbewegen, dass man Tore öffnet und dann geht der andere durch und dann wird sowas abgewehrt, dass man die vom Anfang zum Ende dann durchführt. Ja. Du hattest viele Puzzlespiele damals in der Ära, also ähnlich so Side-Scroller-Puzzlespiele. Lemmings als Beispiel ist ja auch in dem... Lemmings muss ich auch denken, obwohl das natürlich konzeptmäßig anders ist. Oder sowas, sagen wir selbst so ein Pushover und anderes Gedöns, was es damals gegeben hat. hat sich da gut mit eingedacht. Ich fand es damals, habe ich mir natürlich, da war ich nicht 7, da war ich ein kleines bisschen älter, als es rausgekommen ist. Komm, sag's doch bitte. Ja, wann war es genau? 92. 92. 92 war ich 14. Okay. Na, also, das ist, also bist du immer noch doppelt so alt wie ich? Ja. Krass. Ja, so, wie das funktioniert ja. mit den Jahren und so weiter. Aber da habe ich damals mir das dann geholt, aus der Videothek damals noch, als kleiner Jungspund. Hat mir aber so sehr gefallen, weil ich das innerhalb des Wochenendes, wo man es ausleihen kann, nicht durchgespielt habe. Da hast du 40 Level, die du machen kannst mit denen. Aber das Konzept, das hat sehr viel Spaß gemacht, diese Rätsel zu lösen, weil ich eh auch mehr so der Adventure-Rätsellös-Typ bin, was so Spiele angeht. Hat mich echt dann gefesselt, vor allem das Level-Design ist echt gut gewesen. Und diese Heranführung, also es ist quasi wirklich wie so ein großes Tutorial, dass mit jedem Level kommen neue Elemente dazu und der eine Wikinger kann das und dann kommt wieder eine andere Gefahr, die man machen muss. Es hat sich sehr, sehr gut von Level 1 bis zu Level 35, 40 oder sowas, wie viel es am Ende gewesen sind, wirklich konsequent immer über eine gute Kurve hingeführt, dass du auch immer motiviert warst und nicht, oh Gott, jetzt kommt wieder so ein Schwachsinn und das muss ich dann machen. Ja. Das hat sehr, sehr gut funktioniert bei Lost Vikings, hatte eine echt hübsche Grafik gehabt, ist auch, glaube ich, sehr humorvoll geschrieben gewesen teilweise mit den so, ich weiß nicht, haben die selbst gesprochen, die Wikinger, oder waren das so? Nee, das waren Textboxen, glaube ich. So Narrative, also ich meine so, ach so, was haben die untereinander, so einen Dialog gehabt, oder war es so ein Kommentator sozusagen, so ein Narrative, die es folgen? Oh, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich kann mich nur erinnern, das waren echt gute Sachen gewesen, und ich hätte das eben nicht als Blizzard-Titel jetzt in Erinnerung, vor allem, weil man jetzt was anderes als Blizzard gewohnt ist, aber im Nachhinein, wie du schon ausgeführt hast, kann man da die Wurzeln sehr gut erkennen. Ne? Und du wolltest dann gleich weitermachen von den weiteren Sachen, weil die haben sich auf Super Nintendo dann ein bisschen ausgetobt, bevor es sozusagen genau, in Richtung ging. Oder Super Nintendo Mega Drive. Genau, es gab dann noch Rock'n'Roll Racing, was ja ein klassisches, also was heißt ein klassisches, aber es ist ein Rennspiel, ein Action-Rennspiel im Prinzip. Ja, vergleichbar ganz, ganz grob mit Micro Machines also es ist einfach ein Rennspiel von oben, Punkt. Ja, es war ja nicht ganz von oben, sondern es war isometrisch, ein bisschen von der Seite, war natürlich für viele Leute damals, die auf dem NES damals gespielt haben, da gab es RC4M, das war das klassische von Nintendo isometrische von der Seite Rennspiel, das war genau. Ein Kumpel von mir haben es abgöttisch geliebt, damals auf dem Gameboy habe ich es geliebt. Auf dem Gameboy war es auch sehr, sehr gut gewesen. Wir haben die NES-Version damals gespielt mit den Power-Ups und so weiter. Da war Rock'n'Roll Racing sozusagen die inoffizielle Fortsetzung, wenn man es nimmt, weil das RC4M 2, glaube ich, hierzulande in Europa nicht wirklich präsent war. Ich weiß gar nicht, ob es erschienen ist oder nicht auf dem NES. Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich das Spielprinzip cool fand und das große Besondere im Namen ja auch schon drin, Rock'n'Roll Racing. Damals hat dann Blizzard speziell für, und besser gesagt Interplay, für die Blizzard dann die Spiele entwickelt hat, hatte offizielle Rock-Sounds lizenziert. Also du hast dann richtig Super Nintendo 16-Bit-Fassungen von Smoke on the Water und Rolling Stones Sachen und sowas dann 1:1 und sogar sehr gut umgesetzt. Ja, die haben den Super Nintendo Soundchip echt gut ausgenutzt. Du hast Gitarren-Solos, die sich akkurat angehört haben. Und das hast du ja normalerweise nicht gehabt, dass du so ein futuristisches Rennspiel mit Isometrikrennen und Waffen und Weggeballer, wie so ein bisschen Proto-Wipeout, kann man fast schon sagen, ohne in 3D mit dem Geballer, was man dann dort hat, hattest du begleitet von einem so authentisch fast klingenden Rock-Soundtrack und keinen Techno-Flame, wie du später bekommen hast. Das hat etwas besonders für sich. Ich war leicht enttäuscht, muss ich sagen, weil es nicht ganz so gut wie RC4M gewesen ist, aber technisch war es picobello, wirklich. Ja, also technisch war es gut, aber mich hat es jetzt auch nicht so umgehauen. Also ich habe es jetzt auch nochmal, wie gesagt, als Recherche gezockt. Der erste Titel, mit dem ich wirklich eingestiegen bin, war Warcraft. Mhm. Deswegen. Und dann kam halt noch Blackthorn. Genau, ja, Blackthorn wird noch nicht. Hier habe ich noch Shanghai 2, Dragon's Eye. Dastehen, da brauchen wir nicht lange darüber sprechen. Shanghai sind dann Mahjong-Varianten, das asiatische, richtig chinesische Brettspiel und so weiter. Ich weiß aber nicht, ob das. Das ist ein bisschen. Klingt für mich nach einem Port eher als nach einer eigenen Entwicklung. Ja, das ist ein bisschen wie bei Battle Chess. Also, sie haben ja auch Battle Chess gemacht davor, ich glaube, direkt 91. Genau. Und Battle Chess 2 war dann auch die asiatische Schachvariante, die sie gemacht haben. Ja, verstehe ich. Battle Chess 2, Chinese Chess. Genau. Also, ist das quasi. Dass sie sich von dort aus weiter orientiert haben, das mal richtig nochmal gemacht haben. Wahrscheinlich. Also ich kenne die Version, von der du jetzt redest, gerade nicht. Nee, ich war schon halber immer recht beliebt damals, also sagen wir mal ein bisschen anderes Schachdenk sonst das Spiel, das hast du auch auf sehr vielen Computern gehabt, ich auf so einem C64 gehabt und es hat nie funktioniert, weil die Kassette nie geladen hat. Aber ich wollte das nochmal speziell ansprechen, weil laut meiner Liste ist das der Break-Off-Point gewesen, bevor dann die nächsten Spiele dann bekannt waren als Blizzard Entertainment. Weil das weiß ja auch noch, Blackthorn, auf das du gerade zu sprechen gekommen bist, das war auch das erste, wo auch richtig das Blizzard-Logo dann wirklich vorne dran im Spiel war. Erzähl doch mal ein bisschen, was ist Blackthorn für ein Spiel gewesen? Blackthorn war ein schwerer, nennen wir es Plattformer? Mhm. Plattformer? Ja, oder? Ja, und schon. Ja. Und es war ultra schwer, war für ein Super Nintendo. Zur Geschichte kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel sagen. Ich weiß nur noch, dass du... Es sind, glaube ich, so Alien-Entführungen oder sonst. Genau, du hast dein Gedächtnis verloren, musst wieder alles deine Erinnerungen zurückbekommen. Mhm. War spielerisch aber sehr gut. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ist jetzt natürlich kein Meilenstein, wo ich sagen würde, okay, ich brauche unbedingt einen zweiten Teil davon, bevor Diablo 3 rauskommt. Blackthorn war damals für viele so eine inoffizielle Fortsetzung von diesem ganzen Delphine Software 2D Side-Scrolling. Es gab damals Another World oder auch Out of this World, vielen Leuten heutzutage auch bekannt. Und eins meiner persönlichen Lieblingsspiele damals Flashback, der Nachfolger, den ich x-fach durchgespielt habe, das ist so wirklich von der inspiriert durch Prince of Persia ein wenig, ein Side-Scroller mit sehr, sehr gut animierten Figuren, Rotoscope-Verfahren dann gemacht und quasi, dass du dann auch so mit Puzzle-Elementen, mit Schießelementen, Action-Elementen gehabt hast. Blackthorn hat visuell sehr an Flashback und Another World ein bisschen erinnert, hat aber, ich glaube, einen größeren Action-Aspekt ein bisschen gehabt und, wie du gesagt hast, es war knackig schwer. Ich bin, glaube ich, nicht über die ersten paar Level dort hinausgekommen. Vielleicht auch, wenn du bei Blizzard immer so von dem hervorragenden Balancing oder sowas bei den neueren Spielen sprichst, Blackthorn war kein gutes Beispiel für gutes Balancing. Absolut nicht, absolut nicht. Von Anfang an sehr knackig schwer und auch keiner, bisschen wie bei Rock'n'Roll Racing, ist ein nettes Spiel von damals, wissen vielleicht oder kennen vielleicht noch welche, aber jetzt nicht, wo ich sagen würde, das ist echt immer noch was Cooles, was man heute spielen kann, wie Lost Vikings. Ist eher ein nettes Ding, das man kennen kann, aber jetzt kein absolutes Problem. Absolut. Also es ist ein Spiel, das kann man mal mitnehmen, aber es ist auf keinen Fall beispielsweise unter meinen Top 100 Spielen, die man gespielt haben muss. Ja, man kann denken, also, wahrscheinlich erstmal dort, wo sich Blizzard in Genres ausprobiert und sieht, für was sie dann den Hang haben oder nicht haben. Ich glaube, die haben ja nach Blackthorn auch keinen Side-Scroller Jump-Run mehr gemacht. Da haben sie gesagt, ich glaube, das war's mit uns, dass wir das machen. Wir probieren mal ein bisschen andere Genres, ja, was wir da vielleicht dann besser machen können. Direkt nach Blackthorn, hier, das hat mich auch so überrascht. Ich wusste gar nicht, dass das von Blizzard gekommen ist, weil das so ein eher total untypisches Spiel ist. Mich als hier Superhelden-Cosplayer echter Death in Return of Superman im Jahr 94. Ja. Du hast bestimmt dir auch angeguckt im Zuge deiner Recherche für das. Lustigerweise ist das einer der, es gibt zwei Titel, die ich mir nicht angucken wollte, sondern nicht angucken konnte. Das waren beides die Beat'em-Ups von Blizzard, und zwar dieses The Death and Return of Superman und Justice League Task Force. Mhm. Konnte ich mir beide nicht angucken, weil ich keine Module mehr gefunden habe. Mhm. Blöd. Aber ich habe mir Videos angeguckt. Also ich werde da jetzt nicht viel mehr zu sagen können als jeder andere. Ich habe mir auch ein paar Videos jetzt im Vorhinein angeschaut. Ich glaube, ich hatte damals jedenfalls das Death and Return of Superman im Kurs gespielt. Eben wie diese typischen Final Fights, Streets of Rage, läuft von links nach rechts, Beat'em Ups, haust Zeug kaputt, natürlich mit Comic-Helden-Lizenz. Ja. Death and Return of Superman, das war damals ja auch Mitte der 90er der große Aufhänger, der in den Comics auch weitergeführt wurde, dass Superman gestorben ist. Na, da gab es dann, also weiß ich noch, auch selbst wenn ich nicht in die Comics dann gelesen habe, so ein großes Sonderheft mit einem kaputten Supermensch oder sowas, was man gesehen hat. Mittlerweile sterben ja alle Superhelden. Ja, und Peter Parker ist tot. Ist der jetzt immer noch tot oder ist das der richtige? Dazu möchte ich jetzt nicht zu viel verraten, weil ich vielleicht schon mehr weiß als andere. Aber ein Superhelden-NDA unterschrieben. Also vielleicht, ja. Geschmolzen mit dem. Ja, genau, dann kommen die. Allerdings, was mit Peter Parker passiert. Genau. Genau. Aber das war damals so die große Superhelden-Storyline, und da hat es natürlich angeboten, dass man ein Spiel macht, speziell bei Superhelden-Spielen vor Arkham Asylum war es ja irgendwo, dass die alle teilweise sehr müllig sein konnten. Superman gibt's eh, ich glaube, das Superman 64 ist eines der schlechtesten Spiele, die je gemacht wurden, hat Blizzard zum Glück nichts damit zu tun. Death and Return of Superman war aber ein ganz netter, kompetenter Prügler. Ganz normaler Standard. Also Standardkosten, ja. mit Charakteren, die man halt kennt. Damals hat viel geprügelt, aber sagen wir, Blizzard hat das jetzt hier nicht versaut. Ich hätte dann erwartet, dass sie es versauen. Das ist auch nicht. Man kann solche Spiele kaum versauen. Das ist sehr schwer. Man kann nur Turtles in Time Remakes rausbringen auf Xbox 360 und das versauen. Das ist ein Remake aller Zeiten. Ja. Sage ich oft und deutlich. Ich auch. Jederzeit. Also auch wenn ich beim Essen bin, irgendwie in einer Pizzeria. Und sie sagen, was wir. Ich wollte nochmal sagen, Turtles in Time Remake, das ist das Schlimmste, was ja. Draußen. Und eine Pizza Vegetarier, bitte. Aber Turtles in Time, ja. Und keine Schildkröten drauf. Genau. Dann passt es nicht. Analog, ich springe zwar jetzt ein bisschen vor gegenüber Nathan, aber ich glaube, wir sollten das Thema ein bisschen zusammenhalten, bevor wir die eigentlichen Blizzard-Titel und Serien dort reingehen. Natürlich Death and Return of Superman, Justice League Task Force, ein anderer Frügler, der ja, ich bin nicht mit der Justice League wirklich vertraut. Also weiß ich nicht, welche Superhelden dort... Wahrscheinlich ist nur die Justice League mit der Justice League vertraut. Und die X-Men, die da irgendwie mitkämpfen, oder ich weiß es nicht. Es ist, also das Problem an der Justice League ist einfach, dass sie ebenso, oder sagen wir so, viele der Comics heutzutage und auch damals haben einfach keine Konstante gehabt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und die Justice League ist einfach in meinen Augen wahrscheinlich das Uninteressanteste, was die Comicwelt hervorgebracht hat. Punkt. So viele Superhelden auf einmal zusammen. Ergibt keinen Sinn. Ja, das ist so, ey, okay, wir nehmen jetzt 85 Superhelden. Okay, sie sind zu viele, aber wir nehmen jetzt einfach x Superhelden und lassen x Superschurken gegen sie kämpfen. Das ist das Beste, was wir je machen konnten. Nein. So langweilig. Natürlich, du musst natürlich die dann auch komplett beschneiden in ihren Fähigkeiten und den allen irgendwie, die müssen sich zurückhalten aus dem und dem Grund, sonst wäre das ja auch schnell alles vorbei. Ja, eben. Oh, nee, er kann seine Laseraugen nicht benutzen, weil er, weil sonst seine Freundin stirbt. Ja. Aber wieso? Ja, weil sie Laseraugenallergie hat. Ja, genau das ist es. Und das funktioniert in der Form wahrscheinlich in den Comics nicht. Natürlich, trotzdem mein Videospiel da abgefallen, aber da kann ich auch nicht jetzt groß was dazu sagen. Lost Vikings hat noch eine Fortsetzung gefunden im Jahr 95. Ich habe die, glaube ich, mal kurz gesehen. Das konnte man, glaube ich, fast schon ein bisschen wie so Bonus-Level aber mehr mitnehmen. Also heutzutage wäre es mehr nicht ein Vollpreisspiel, was es kommt, sondern guck mal, es gibt neue Download-Level für das XBLA-Spiel oder so, was rausgekommen wäre. Das würde bei Lost Vikings 2 wahrscheinlich dann heutzutage der Fall sein. Ich habe es kurz gespielt, deshalb kann ich nicht präsent sagen, ob es definitiv besser oder, sagen wir mal, schlechter gewesen ist als der erste Teil. Ich wollte es nochmal anerwähnt haben, weil jetzt, 95 war das Vikings 2 und Justice League, im Jahr 94 hat aber eigentlich Blizzard als Blizzard richtig angefangen mit ihrem ersten Spiel, mit ihrem ersten Versuch, fühlt sich schon fast ein bisschen... Das ist, ich würde sagen, also Versuch klingt... Versuch ist zu negativ, aber sagen wir mit ihrem ersten Eintritt in eines der Genres, was sie quasi mitbestimmt haben und glaube ich, ja, ist heutzutage auch keine besseren Geek, mit dem allerersten Warcraft. Orcs and Human damals der Nachfolger. Ich kenne eher die Nachfolger, ich kenne Warcraft 2 und 3 ganz gut. Warcraft 1 ist mir ein bisschen vorbeigegangen. Ich glaube, ich habe damals eher zu Command & Conquer ein bisschen mich hingezogen gefühlt. Also ich auch, also ich habe auch eher Command & Conquer gespielt. Warcraft, Orcs and Humans, stell dir einfach halt... Für jemanden, der es nicht gespielt hat, stellt sich Warcraft 3 vor, natürlich auf minimalste Grafiken beschränkt und viel, viel weniger Einheiten. Vom Prinzip her ist es aber, also so was sowohl Geschichte angeht, als auch der Rest, ist es vergleichbar. Halt, es ist ein typisches Strategiespiel, aber es macht einfach Spaß, weil es einfach zu der Zeit eben diese Ork-Geschichten und Menschen und Verfeindungen und plötzlich gab es dann noch was weiß ich, dann gab's die Karten, die waren extrem gut irgendwie ausbalanciert auch und es hat einfach Spaß gemacht und ich hab's ungefähr 3-4 Jahre nach dem Erscheinen erst gespielt, muss ich dazu sagen, weil ich ja, wie gesagt, ich war 9 Jahre alt. Das Interesse einfach mal ausprobieren und dann schauen, wo du schon andere Sachen eigentlich gespielt hast. Genau. Und ich fand's damals, trotz der Tatsache, dass ich, wann kam Warcraft 2, genau, kam ja ein Jahr später schon Warcraft 2 und ich habe quasi, nachdem ich Warcraft 2 schon kannte, Warcraft 1 nochmal gespielt und muss sagen, dass es mich trotzdem jetzt nicht negativ überrascht hat, dass ich gesagt habe, okay, ich find's jetzt langweilig, ich hab's trotzdem gespielt. Ja. Also man muss sagen, zu der damaligen Zeit natürlich, Command & Conquer habe ich ja ein bisschen schon angeführt, das Echtzeit-Strategie-Genre ist ja eigentlich in den Jahren erst wirklich entstanden. Genau. Du hattest 92 war mit Dune 2 das erste Spiel, was eigentlich nach heutigem, weil auch damals von Westbrook gemacht, Dune 2, was du heutzutage als das klassische Echtzeit-Strategie-Spiel bezeichnen kannst, mit Einheiten und Auswählen und Losschicken und Bauhöfen und wie das da alles heißt. Hat sich natürlich mit Westwood in Command & Conquer weiterentwickelt von Dune, das glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, kam es ein bisschen später als Warcraft 1 sozusagen dann raus, also so 95 oder sowas eher. Ich müsste es nochmal nachchecken. Ich müsste es auch checken. Welches von beiden dann vorher gekommen ist. Ich habe hier mal im Gedächtnis gehabt, Warcraft, das erste und das erste Command & Conquer, so diese Parallelentwicklung des Echtzeitstrategie-Genres. Command & Conquer hat mehr diesen... Er hat natürlich moderne Techno-Aspekte reingebracht und teilweise eine sehr, sehr absurde Story mit, die immer absurder und beknackter geworden ist mit Präsidenten und Russen und Atombomben. Ja, und Deutschen. Und Deutschen. Die aber in der deutschen Version gar nicht da waren. Ja, da waren es Roboter. Ja. Aber Udo Kier hatten wir später ja bei Red Alert dann, oder Red Alert 2 als Glatzgrafiken-Bösewicht, der damit dazugekommen ist. Aber Warcraft hat mehr die Schiene dann eben gegangen, auch Echtzeitstrategie, aber mehr eben in diesem klassischen Fantasy-Fach, in dieser Fantasy-Story behaftet. Und es gibt natürlich eine Handvoll Spiele, die diese Richtung dann gegangen sind, Echtzeitstrategie und Fantasy-Ambiente. Aber ich glaube, durch das erste Warcraft hat schon Blizzard die Marke gesteckt, das ist unser Genre. Wir machen da jetzt was Cooles draus. Und wie gesagt, auch wenn mir das nicht so präsent ist, es muss ja anscheinend so gegriffen haben, das erste Warcraft, dass sich daraus eben diese Legacy, diese Erbschaft oder sowas dann daraus entwickelt hat, dass die zum König der Echtzeitstrategiespiele dann aufgestiegen sind. Es muss was dran gewesen sein. Ja. Der Tiberium-Konflikt, kam 95. Ja, 95. Ich habe gerade nachgeguckt im Internet. Ich wusste es nicht. Ich war mir auch nicht komplett sicher. Ich hatte das damals nochmal, wie gesagt, selber habe ich eher Command & Conquer ein bisschen gespielt und Warcraft nicht so präsent, aber ich kann mir ja noch erinnern, viele Leute, die so kleine Art Mini-Glaubenskrieg, ja, wenn du dich nicht gerade darüber zanken kannst, wie wir damals das Super Nintendo oder Mega Drive besser oder Amiga oder Atari ST war es eben, ich mag Warcraft lieber als Command & Conquer. Ja, ich konnte Command & Conquer damals auf der PlayStation spielen, deswegen, und ich hatte eine PlayStation. Es ist kein Witz, ich habe mir ein Link-Kabel gekauft für die PlayStation und habe es nie benutzt. Du hast es nie benutzt? Nein, ich habe es gekauft für wirklich teures Geld damals. Ich glaube 20 Mark oder 25 Mark. Das war ziemlich teuer für so ein Kabel. Ja, und zu meiner Zeit, wann kam es? 97, glaube ich, 98, 96? Ja, 98. Ich war 12 oder 13. Da kannst du dir vorstellen, 25 Mark sind da, ist eine Menge Geld für... Das ist ein Geld für einen Monat. Ja, für ein Jahr, weißt du? Das einzige Mal, wir haben es versucht anzuschließen mit dem Linkkabel zwei PlayStation und hatten dann aber gemerkt, okay, wir uns hier einen Fernseher. Das ist natürlich echt blöd. Das ist der Scheiß gewesen. Ich habe extra zu einem Kumpel von mir meinen Fernseher hingekarrt. Wir haben ein paar Sessions gemacht mit der PlayStation mit Ridge Racer, was du anschließen konntest. Natürlich zwei Fernseher und zwei PlayStations und zwei Spiele und allem drum und dran. Ist ein bisschen anders gewesen, als wenn du sagen, wenn man eine LAN machst und dort deinen kompletten PC dann schleppst mit dem Monitor, als dass du deinen 70 cm Fernseher dann schleppst. Ja, und die Röhre damals vor allem noch. Genau, die dicke Röhre zu deinem Kumpel hin und ihr gucken müsst, wo ihr die aufbauen könnt. Da haben wir auch ein bisschen Command & Conquer gespielt und KKND 2. Okay. Kill and Destroy 2. Das ist eine der vielen Klone gewesen. Aber natürlich primär als Computer, als PC-Genre, wo es dann auch richtig losgegangen ist, in der Ära, wo wir natürlich auf dem PC hauptsächlich Ego-Shooter gespielt haben im Netzwerk, wie Boom 2, um da mal den nicht offiziellen Namen zu verwenden, was sehr viel Spaß gemacht hat. Oder Magerquark. Das war ein bisschen später, aber die 4D und was alles gekommen ist. Wenn das Netzwerk schon da gewesen ist, dann hast du eben dann auch mal andere Genres probiert und das ist da, wo Echtzeitstrategie echt dann groß geworden ist. Mit Command-Unternehmen für viele Leute, mit Warcraft. Und anscheinend muss das ja für Blizzard mit dem ersten Warcraft 94 ja schon so gut durchgegangen. Die haben ja sehr, sehr schnell dann eigentlich das zweite Warcraft nachgeschoben. Zwischendurch eben 95 nochmal Lost Vikings und Justice League, was wahrscheinlich von ein bisschen anders von den Teams intern gelagert wurde. Du hast ja am Anfang gesagt, die haben sich ja immer neue Leute dazugeholt. Unter anderem die Condor-Leute, auf denen wir dann später zu sprechen kommen, die für die Mega-3-Fassung von Death and Return of Superman und Justice League Task Force zuständig waren, die haben sich aber eher um das gekümmert, dass innerhalb eines Jahres Zeit war, von 94 auf 95 gleich mit Warcraft 2 rauszukommen. Warcraft 2, Tales of Darkness. Warcraft 2 hast du ein bisschen mehr gespielt. Ja, Warcraft 2 habe ich ein bisschen mehr gespielt, aber auch rund ein bis anderthalb oder zwei Jahre nach dem Erscheinen natürlich. Man muss halt sehen, okay, ich bin ein bisschen jünger gewesen als die meisten anderen. Und, aber die Dinge haben ja auch eine sehr lange Lebensdauer gehabt. Ja. Nicht nur durch die Add-ons und auch durch die Spiele selber. Also ich glaube, hier wird niemand ankreiden, dass du eineinhalb Jahre nach dem Er kennt sich nicht aus, genau. Und keine Ahnung. Warcraft 2, Tides of Darkness hieß ja das Grundspiel und das zweite war Beyond the Dark Portal, ne? Ja, genau. Ein Jahr später als das Phantom Pain. Genau, und das Beyond the Dark Portal, sag ich noch, das war kacke schwer. Mhm. Also es war unfassbar schwer. Einfach. Also ich glaube, heutzutage würde ich es auch nicht leicht durchspielen können. Fass doch mal zusammen kurz, natürlich Warcraft, echte Strategie mit Orks und so weiter. Genau. Was war denn so das Interessante oder so Besonderes dran, wo man sagen würde, hey, das Warcraft so oder Warcraft 2 für mich so interessant gemacht, bevor wir das reingehen? Also ich habe mit Warcraft 3 erst richtig, richtig krass generdet. Mhm. Warcraft 2 habe ich einmal durchgespielt oder zweimal. Und interessant war halt einfach, du hattest Schlachten zur Luft, ja, zu Wasser. Die Karten waren halt genauso aufgebaut, dass du sagen kannst, okay, es ist jetzt klüger mit Schiffen anzugreifen, als irgendwie über die Flanke zu attackieren mit meinen drei Orks, ja. Und Ja, das war es eigentlich schon. Also damals hatte man nicht so große Ansprüche. Es gab Orks, es gab Menschen und es gab Schlachten zu Land, zu Wasser und in der Luft. Und dieses Drei-Völker-Balancing sozusagen, verglichen mit Command & Conquer, das immer nur zwei Parteien dann oder kriegt durcheinander. Das heißt auch die NOT und die GDI. Genau, die hatten NOT und GDI. Warcraft das Element eben drei Parteien mindestens, ne, die dann auch. Ich überlege gerade, ob es bei dem Teil schon Nachtelfen gab oder Untote. Nee, es gab Untote, gab es, glaube ich. Untote war es, aber ja. Auf jeden Fall war es ein bisschen variabler gestaltet, also dass du da mehr machen kannst als immer nur Nord und GDI. Genau. Und also okay, mal ein paar Jahre später danach angefangen und dann gleich schon mal, ach, das könnte was sein, dass ich doch ein bisschen länger spielen würde. Ja, absolut. Also ich hab's wie gesagt gespielt und für mich waren damals Spiele einfach wirklich nur, ich gehe nachmittags nach Hause irgendwie und wenn es regnet, spiele ich ein bisschen was. Wenn die Sonne scheint, spiele ich auch was. Und genau, geh nicht raus. Aber ich habe mich halt nicht so damit beschäftigt. Ich habe es auch dann irgendwann vergessen, dass ich Warcraft gespielt habe. Und bis dann wann war es, 2002, also fast 7 Jahre danach kam ja dann Warcraft 3 raus und da habe ich dann halt wieder, ah, Warcraft, da war doch irgendwas. Okay, krass, das ist das gewesen, genau. Und da habe ich dann halt richtig angefangen zu nerden. Man sieht auch hier, also Warcraft 3, wo es 2002 gekommen ist, Warcraft 2 hat 99 nochmal eine neue Auflage bekommen mit der Battle.net Edition. Genau, Battle.net. Da sieht man selbst, 5 Jahre nach dem Release in Videospielzeiten, ist es eine Ewigkeit, das ist 1,5 Konsolengenerationen ungefähr, dass da ein Spiel nochmal neu aufgelegt werden muss, weil es eben dann immer auch noch so zieht und so aktiv ist. Also da merkt man, dass da schon ein bisschen was auf Langfristigkeit dann so. Genau. Das Battle.net, für die es vielleicht nicht wissen, also es ist oder jeder kennt eigentlich das Battle.net, ne? Okay. Also man kennt es, aber ich denke mal, viele Leute, genau, die mit dem PC bewandert sind, Battle.net, erklär doch mal. Also 96 ist Diablo erschienen und quasi mit Diablo erschien das Battle.net. Das Battle.net ist eine Plattform, die von Blizzard bereitgestellt wird, um eben zu battlen. Ja, um Schlachten zu führen. Der Name ist Programm. Genau, um Schlachten zu führen, um sich untereinander auszutauschen und du brauchst einen Account, loggst dich dann damit ein und konntest damals in Lobbys konntest du dann mit Freunden quatschen, zum einen, du konntest chatten, das war eigentlich ein teures Chat-Tool, plus Spiele eröffnen oder Spiele beitreten. Und eben diese Battle.net Edition, die es davon gab, 96 ist Diablo erschienen mit dem Battle.net, um es irgendwie an den Mann zu bringen. Und man muss einfach Blizzard auch anrechnen, dass sie alles auf eigene Kosten bezahlen. Also sie sind einfach dieses Wagnis eingegangen und haben gesagt, okay, der Service ist kostenlos für unsere Leute, wir haben die ganzen Serverkosten, wir haben die Administrationskosten. Und also jeder, der eine Website betreibt, weiß, was es für ein Aufwand ist, eine Website am Laufen zu lassen. Und wenn du einen ganzen Service mit mittlerweile irgendwie 12 Millionen Spielern, damals war es natürlich nicht so viel, aber eben am Anfang des Internets, ja, als es das Internet noch nicht gab und dann taucht das Internet auf und jeder denkt sich, okay, was machen wir jetzt? Da hat Blizzard einfach schon gemerkt, hey, wenn wir die Community einbinden, recht früh, haben wir vielleicht die Chance, dass sie uns treu bleiben. Das ist ein super riskantes Spiel eigentlich. Absolut, absolut. Also es hätte wahrscheinlich auch das Ende der Firma bedeuten können, genau. wenn es schief läuft. Genau, also ähnlich sagen wir mal, du kannst dich, um jetzt wieder die Valve-Analogie zu spinnen, den Hass und die Abscheu, die Valve entgegenschlagen, ist, dass sie mit Steam angefangen haben. Was, ich muss Half-Life 2 online runterladen, wenn ich spielen will und so weiter. Ja, ich muss online registrieren. Schau dir Steam heute an, ja, also ohne Steam wird gar nichts mehr gehen und trotz dieses Wagnisses haben sie sich genau richtig dann zum richtigen Zeitpunkt gemacht und sich festgesetzt. Das gleiche eben mit dem Battle.net, wie du siehst, wie sehr Online-Multiplayer, mit Ausnahme eben von Shootern und Ego-Shootern, ist eigentlich Blizzard online der König, dann unter anderem, ja. Aber Battle.net einfach instrumental. Um in die Richtung zu kommen, die was ein kostenloses Battle.net heutzutage was, oder ist es dann mehr diese... Hey, lustigerweise weiß ich, habe ich mit Warcraft 3, glaube ich, sogar aufgehört, meinen Battle.net-Account großartig zu nutzen. Mhm. Also mit dem Aufhören von Warcraft 3 habe ich auch den Battle.net-Account nicht mehr gebraucht. Mhm. Bis zum Ende hat es nie was gekostet. Also es kostet jetzt auch nichts. Es kostet halt nur Monatsgebühr, wenn du World of Warcraft spielen willst. Ich musste mir jetzt nochmal einen zulegen, damit du online alles für StarCraft 2 registrieren kannst, ja, und alles da machen kannst. Also es ist ein Konzept, was hierhin gewachsen ist. Ich glaube, da habe ich eben, wie du gesagt hast, dass man die Leute früher an sich gebunden hat und gezeigt hat, hey, wir bieten euch einen Service und so kann das sein und so kann das aussehen. Das sind auch die Leute, die als Erste dann hingehen und sich dann monatliche Gebühren sozusagen da bereit sind, weil die Besten, die bekommen, ja, den Service. Wer sind die Early Adopter einfach? Also sagen, okay, ich brauche das, ich kenne das Prinzip, ich vertraue der Firma seit 6 Jahren meine Daten an und jetzt bin ich auch bereit dafür zu zahlen. Also ich hätte auch zu Zeiten von Diablo dafür Geld bezahlt, das wäre gar kein Problem gewesen. Mhm. Vergleich das mal mit sowas eben, Warcraft 2 hat eben zusammen dadurch, dass Diablo danach gekommen ist, zu sprechen gleich drüber, aber Warcraft 2 hat diesen Schub noch bekommen, dass du online durch das Battle.net wirklich so eine Plattform hattest, wo du dich zusammenfinden kannst, verglichen mit jetzt wirklich den Westworld Strategiespielen, wo du dann angewiesen warst, du kennst die Leute, du musst dann direkt bei denen dich einwählen oder bist primär darauf angewiesen, da einen großen zusammen Internetcafé dich zusammenzusetzen und das zu machen. Du hast diese Plattform nicht bei den anderen. Ja gut, aber das hattest du ja bei dadurch, dass ich später dazu kam, also hattest du das bei Warcraft 2, macht ja gar keinen Sinn. Wenn sie die Battle.net Edition geschoben haben, macht es ja gar keinen Sinn, dass du damals schon Battle.net gehabt hättest. Nee, aber ich meine, es war dann so, der Drang war sozusagen da. Ach so, okay. Dass sie dann sich auch quasi Warcraft 2 aus Battle.net dann hingeschoben haben. Und ich spreche jetzt speziell davon, diese 3 Jahre, die dann zwischen 99 und 2002 bis Warcraft 3. Ach so, okay. Du hast dem Spiel sozusagen damit mehr gegeben. Selbst wenn du da schon bis 99 hattest, natürlich einige an Command & Conquer Sachen, die rauskommen, die hatten bis dahin aber und darauf hinaus keine interne Plattform oder irgendwie sowas. Du hattest dein Serverwissen, wie du angucken kannst, dieses klassische wie beim PC, dass du alles abgrasen musst, wie es geht, aber dass du in einem Spiel, was eigentlich da schon passiert sein sollte im Jahr 99, durch Battle.net, was dazugekommen ist, 3 Jahre mehr Leben einhaust und das eigentlich nur damit beendet wird, dass du den Nachfolger rausbringst, ne, das hat echt was für sich. Das machen kannst. In der Richtung war es auf jeden Fall ausgedrückt. Okay. Warcraft 2 natürlich mit dem Add-on und dem Original und dem Add-on 95, 96 die Sachen aufgedrückt. 97, ich habe es vorhin ja kurz schon gesagt, das Team Condor genannt, das Team, was dann quasi mit einverleibt wurde, weil Blizzard sich vorher um die ganzen Frühspieler und so weiter gekümmert haben, nach dem Death of the Superman und Justice League Task Force sich primär an einem anderen Projekt gekümmert, das eine bisschen andere Art von Action-Rollenspiel werden sollte. Man ist natürlich, speziell damals zu der Zeit, Action-Rollenspiele gab es in der Hand, von mir fallen jetzt natürlich keine passenden Namen an, vor allem keine, die vergleichbar sind mit dem hier, aber du hattest dann eher so klassische Rollenspiele auf dem PC, deine Wizard Breaks, deine Ultimas, deine 3D-Scroller, die unten basiert sind. Da hat Blizzard, wie ich vorhin kurz dann erwähnt habe, ein Genre genommen, was also halbwegs etabliert ist, sodass er einen eigenen Spin drauf getan und damit, wenn man heute den Namen hört, dann ist man auch Supporter, kannst du noch erinnern, damals war es eben so, das klingt ja interessant, lass mal probieren. Das war 1997 das allererste Diablo. Ja. Auf was hast du es gespielt? Ich habe auf der PlayStation gespielt. Ich habe es auch auf der PlayStation gespielt, lustigerweise, ja. Ja, wie gesagt, ich war PlayStation-Kiddy. Okay. Das ist auch deine Lieblings-PlayStation-App, ja, das weiß ich noch vom Spiel-Podcast. Genau. Fällt mir jetzt nicht ein, das Spezialwerk, was du gelesen hast. Achso, die Powerstation. Die Powerstation war es, genau. Mit Power Klaus. Ja. Der Beste von allen. Ja, und selbst auf der PlayStation, erklär mal kurz, was ist Diablo so im Grunde für ein Spiel, was musst du da machen? Ich glaube, das ist eigentlich alles schon gesagt, oder? Du bist ein Reisender, oder was heißt ein Reisender, du bist einfach ein Krieger, haust allen auf die Mütze, steigst im Level auf, tötest einen Unterweltenboss. Punkt. Und du hast eigentlich die Story so komplett zusammengefasst. Also, ja. Das ist das Interessante daran für ein ich als prädominant Rollenspieler, auch auf dem PC damals, ein bisschen gespielt, Computer und Spieler Konsolen. Ich bin eigentlich jemand, der sehr, sehr viel auf Story Wert legt, auch wenn du natürlich sagen kannst, hey, es hat natürlich eine Game Story und kannst die vergleichen mit einem Film oder Buch, ist mir scheißegal. Aber Diablo ist ein Spiel gewesen, obwohl es in einem storylastigen Genre stattfindet, dass sich eben der Story eher schon verwehrt hat und dann den Fokus auf das Spiel, aufs Gameplay dann gelegt hat. Das war ja, was würdest du heute dazu sagen, so Action-Loot-RPG oder? Also es gab schon diese Anfänge, was sie dann mit Diablo 2 natürlich perfektioniert haben, von Loot-Sucht. Ja, dass du sagst, okay, ich brauche ein krasseres Equipment. Oh, ich muss noch, oh Mann, die Rüstung Blutrüstung orange, gelb haben. Ich habe jetzt nur gelb, oh Gott. Und da haben sie, wie gesagt, sehr, sehr früh erkannt, hey, was ist, du kannst natürlich ein Spiel bauen, ja, mit einer geilen Geschichte, aber wenn du halt eine okay Geschichte hast, und sie aber einfach ein Suchtmittel noch dazu liefern, wie es halt zum Beispiel bei den Ego-Shootern jetzt war mit Modern Warfare oder halt mit anderen Shootern davor, dass sie ihr Erfahrungssystem eingebaut haben. Das bringt einen ganz neuen Anreiz einfach rein. Genau, es ist ein legitimer Ansatz, einfach mal ein bisschen was anderes zu probieren und dadurch, dass du sowas wie Diablo in der Form, wie es damals gekommen ist, eigentlich bisher noch nicht gehabt hast, mit viel Vorgedanken und viel Vorarbeit sich eine Nische und fast schon eben ja auch fast schon ein eigenes Untergenre mit dann geschaffen haben, was tausendfach adaptiert wurde nachher, wenn ich an die ganzen guten bis mittelmäßigen Fans da denke, von Dungeon Siege über alles tausendfach Sachen, die danach gekommen sind, ohne die Arbe gibt es eben dann sowas nicht. Die Arbe hat aber trotzdem so gut funktioniert durch den Suchtfaktor, durch die Spielbarkeit, durch den Multiplayer, lokalen Multiplayer. Das war das, was bei uns in der Schule und im Netzwerk dann eher gespielt wurde, zusammen mit Command & Conquer, wo dann eben auch Diablo sehr, sehr viel reingelegt, nachdem die ganzen Ego-Shooter aus der Mitte der 90er dann quasi passiert waren. Und das hat sich eben auch selbst, wenn du es durchgespielt hast, da war das Spiel ja noch nicht wirklich für dich zu Ende. Du konntest einen neuen Charakter aufmachen, du konntest da nochmal verbessern. Online habe ich damals eben nie wirklich gespielt, weil ich es auf der Playstation kurz dann angetestet habe. Für mich war es auf lange Dauer nichts, weil ich habe da eher Final Fantasy dann gespielt. Ja, die Playstation-Version war eigentlich auch, das muss man einfach sagen, hat Ladezeit aus der Hölle. Mhm. Man redet mit jemandem, Ladezeit. Dann antwortet der, Ladezeit. Und ja, das war wirklich richtig, richtig schlimm. Und ich war damals noch jung und hatte Zeit, aber so viel Zeit hatte ich dann doch nicht. Also dass ich die PlayStation-Version ist nicht sonderlich empfehlenswert. Sollte man, ich glaube, zu der heutigen Zeit, wer jetzt wirklich noch Diablo einspielen will, ja, dann mach das bitte auf dem PC. Mach das auf jeden Fall. Oder als Let's Play auf YouTube oder sowas. Also PlayStation-Fassung ist nur, glaube ich, für absolute Komplettisten und so weiter zu empfehlen. Also ich hab's damals auch nur wirklich kurz gefühlt, aber natürlich diesen ganzen Wahnsinn drumherum gekommen. Meinst du, sie ist das wert? Ich habe sie unterschrieben von Samwise.de. Ja, wenn du sie unterschrieben hast, dann ist sie auch hier, oder unterschreiben hast lassen, dann ist sie auch jeden Fall. Ja, also steht für Chris. Also. Ja. Muss ich nur jemanden finden, der auch Chris heißt. Ja, das stimmt. Ja, der Samwise, der hat auch mitgespielt, der Herr der Ringe. Genau. Das sollte dann alles passen. Diablo ist 1997 gewesen, und wenn ich mir jetzt hier auf die Liste drauf schaue, natürlich ist es jetzt ein wirklich Abriss von Diablo und Warcraft und sonstigen Titeln, wo Blizzard dann richtig reingehauen hat mit ihren Expansionen und Aufwertungen und so weiter und so fort. Alleine aber, ich glaube, diese Periode zwischen 97 und 98, das sind, wenn ich so auf die Liste will, ich glaube, ich weiß, World of Warcraft wichtig und super toll und so weiter, aber dass du 97 und 98 so diese zwei Titel hast, die, glaube ich, für mich dann Blizzard auch am meisten mit definieren, dass die gleich aufeinander gekommen sind, mit 97 Diablo und 1998 Starcraft, haben wir uns in einem separaten StarCraft-Podcast schon sehr, sehr ausführlich ausgelassen. Der ist an dieser Stelle auch nochmal verlinkt. Wer dann wirklich zwei Stunden über StarCraft alleine hören will, kann das dann dementsprechend machen. Ich kann da auch nur sagen, StarCraft ist einfach ein Brett gewesen und immer. Das ist für viele das beste Echtzeitstrategiespiel, das beste ausbalancierte. Für Koreaner ist es eine Religion teilweise. Wird übertragen. Wie ist StarCraft bei dir angekommen? Was hast du da für Erinnerungen dran? Also StarCraft ist, ich habe StarCraft nur am Rande mitgenommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also als Spieler damals habe ich es. Gudi würde ich abwürfen. Ja, ist gar kein Problem, also ich bin trotzdem besser als er. Und das Ding ist, also diese ganze, oder sagen wir so, bei mir ist es so, ich habe sehr, sehr viel Konsole gespielt zu einer Zeit. Und mit Counter-Strike habe ich damals erst quasi angefangen, den PC wirklich als Spielsystem richtig wahrzunehmen und habe dann aber auch wirklich nur Ego-Shooter gezockt. Also ich habe Counter-Strike gespielt, dann das unechte Turnier. Das unechte Turnier, wo ich, wenn wir den Namen nicht nennen, ich finde es immer noch besser als das Beben-Teil 3. Ja, genau. Und auf jeden Fall diese drei Spiele habe ich gespielt, bin halt von LAN-Party zu LAN-Party gefahren, obwohl ich, damals waren die Altersrestriktionen noch nicht so krass auf LAN-Partys, man hat es nicht so kontrolliert. Nicht wirklich. Und auf jeden Fall war es so, dass ich halt Ego-Shooter gespielt habe und damit irgendwie mein Taschengeld aufgebessert habe. Und irgendwann kam dann der Punkt bei Ego-Shooter, wo ich gesagt habe, okay, um noch besser zu werden, jetzt gerade müsste ich wirklich 14 Stunden am Tag trainieren darauf und habe dann einfach gesagt, okay, was mache ich jetzt? Ich kann weiter Ego-Shooter spielen und immer auf diesem Level bleiben oder ich fange mit etwas an, was für mich eigentlich komplettes Neuland war und habe, nachdem ich Command & Conquer und Warcraft 2 und sowas ein bisschen gespielt habe ab und zu mal, habe dann wirklich exzessiv Strategiespiele gesuchtet und deswegen kam ich halt mit Warcraft 3 erst richtig rein. Der Punkt ist, worauf ich hinaus wollte, dass StarCraft 2 deswegen an mir großteils vorbeigegangen ist. Aber ich bin auch, ehrlich gesagt, kein Sci-Fi-Fan, muss ich dazu sagen. Also bei Orks und Elfen kann ich noch sagen, okay, es geht mir eigentlich auch auf die Eier, ich find's jetzt nicht geil, ja. Aber es ist okay. Aber bei Sci-Fi geht's halt echt, okay, Star Wars, ich liebe Star Wars, aber das ist auch alles, was ich an Sci-Fi liebe. Sci-Fi-Nerd, Sci-Fi-Geek. Und ja. Ich finde, das ganze Design und alles drumherum, das war echt schon sehr, sehr cool gemacht bei StarCraft. Als eben Nicht-Strategiespieler dann, also da hatte ich damals auch schon genug von Command & Conquer und konnte mich nicht wirklich persönlich dafür erwärmen, aber StarCraft selbst ist abgegangen wie blöd und ich habe selbst im Internetcafé nachher, ich habe selbst bis ich aufgehört habe dort vor einem Jährchen, haben die immer noch StarCraft dort gespielt, das erste StarCraft. Kurz bevor dann StarCraft 2 gekommen ist, was glaube ich unsere Computer dort nicht laufen lassen können, weil die zu alt sind. Mit Windows 98. Aber StarCraft ist so ein Ding gewesen, wie gesagt, hört euch nochmal, wer den noch nicht gehört hat und den verpasst hat, den StarCraft Podcast an, der direkt gekommen ist, der sich sehr, sehr ausführlich mit Teil 1 und Teil 2 dann beschäftigt und da kann man sich jede Info dort rausziehen. Bleibt nur festzuhalten, damals ein echt großes Brett in dem Jahr, wo es, ich glaube, viele auch 98, falls wir mal irgendwie so eine Art Podcast machen mit den besten Spielejahren oder besten Spiele-Eras, das glaube ich ganz interessant, 98 so ein Jahr, wo es dann auch echt, echt sehr viele geile Spiele gab. Von StarCraft. FIFA 98. StarCraft, Ocarina of Time, Xenogears auf der PlayStation 1, Metal Gear Solid, also da findest du, ja. Das ist eins der richtig großen Jahre und in diesem großen Jahr ist StarCraft immer trotzdem eins der sehr, sehr, sehr großen. 98 das erste StarCraft und gleich im gleichen Jahr nachgeschoben noch Brute die Expansion War. Mit Brute War, die, glaube ich, dann alles nochmal richtig ausbalanciert, richtig runtergemacht hat. Ohne Brute War, glaube ich, hat sich StarCraft jetzt auch nicht so super extrem gehalten, also über die 10, 11 Jahre, ist dann der Nachfolger gekommen. Das war einfach massig Content. Also genau. Da wurde so viel Content dann reingemacht und so viel am Balancing und so weiter da geschraubt. Also wenn man heutzutage von StarCraft spricht, dann spricht man eigentlich von Brute War mit der Expansion dort mit dabei. Ist auch was man sich, gut, in Zeiten von StarCraft 2 hast du mittlerweile eine vernünftige und moderne Alternative für die Leute, die damals nicht reingekommen sind. Aber bis StarCraft 2 gekommen wäre, hätte ich eigentlich noch jedem gesagt, wenn jemand Bock auf ein gutes Echtzeitstrategiespiel hat, muss er sich StarCraft angucken, egal wie veraltet die Grafik mittlerweile ist oder das Spielgefühl und so weiter. Das ist eigentlich das, was man wo man schwer dann was wirklich sehr, sehr viel besser das ist. Also jeder, der sich für Spiele interessiert, sollte sich A generell mit Blizzard-Spielen beschäftigen, aber B auf jeden Fall auch StarCraft gespielt haben. Also auch jetzt sollte man sich zumindest StarCraft 1 noch angucken. Mhm. Nur, weil StarCraft hat genau das gemacht, was alle Spiele danach versucht haben zu kopieren. Sie haben halt die Community genommen, haben gesagt, okay, wir bringen euch andauernd Patches raus und wenn irgendeine Einheit auch nur ansatzweise zu stark ist, werden wir das halt nerven. Also die Einheiten schwächen. Genau, die Balance werden wir noch umdrehen, damit die wirklich dann auch nicht dann überstark oder überschwach ist. Genau. Und einfach dieses Community-Ding haben sie einfach perfektioniert, Blizzard. Sie haben es perfektioniert und kein Spiel außerhalb von Blizzard, was Strategiespiel angeht, ist so ausbalanciert, wie es ein Blizzard-Spiel ist. Punkt. Und bei StarCraft haben sie einfach natürlich auch alles richtig gemacht. Mit dem Battle.net haben sie die Mehrspieler gebunden. Und ohne einen Mehrspielermodus, machen wir uns nichts vor, wäre das Spiel nett gewesen. Es hat einen netten Singleplayer, den du ein, zweimal spielen kannst, aber Multiplayer ist natürlich das, was es richtig berühmt und bekannt und beliebt gemacht hat. Genau. Ohne den Multiplayer hätte es nicht funktioniert. StarCraft war 1998 und jetzt 1990, das sind jetzt 13 Jahre bis hierhin. Seit 1998 hat sich Blizzard, man mag es halt kaum glauben, aber eigentlich auch schon so, wie sie draußen, eigentlich nur noch jetzt in den drei Marken StarCraft, Diablo und Warcraft bewegt, natürlich in unterschiedlichen Spielen, unterschiedlichen Genres und so weiter und so fort, aber hat eigentlich nur sich aus diesen drei Marken bedient und trotzdem daraus hier Mega-Imperium geschaffen und Spielerlebnisse und so weiter vorne dran. Natürlich angefangen, das erste nach StarCraft, Warcraft 2 Battle.net Edition, haben wir schon drüber geredet, aber im Jahr 2000, nachdem das erste Diablo-Konzept oder das erste Diablo mit dem Konzept richtig erstmal Leute an sich gebunden hat. Auch hier ähnlich wie bei StarCraft, ein Spiel, was auch wirklich fast schon, kann man fast sagen, fast schon Jahrzehnte danach gespielt wird, bis der Nachfolger, wann ist der dritte jetzt geplant? 2012? 2013? Nee, das ist Ende 2012, Anfang 2013 sein. Ich denke mal, wir bekommen eine halbwegs bessere Ansage, wann es denn kommt jetzt, wenn die E3 stattfindet. Ja. Ein paar Wochen jetzt hier nach Aufnahmedatum des Podcasts, aber es wird teilweise heute eben auch noch Diablo 2 gespielt. Ne? Und Diablo 2 kam im Jahr 2000, inklusive ein Jahr später das Add-on Lords of Destruction. Ich denke mal, Diablo 2 ist natürlich dann jetzt, wo du richtig im PC-Gaming dann drin gewesen bist und dich da wirklich den Mut gegeben hast. Ich sehe das teilweise auch hier in der Redaktion. Oliver Pepper, natürlich auch ein sehr, sehr großer Blizzard-Spieler, damals hat auch teilweise, ich glaube noch hier, wir spielen noch ein bisschen Diablo im Netzwerk hier. Und du denkst, ja, okay, viel Spaß. Aber es erklärt, ne? Diablo 2 hat es ähnlich wie Starcraft eine sehr, sehr große Wirkung. Wie sah es bei dir aus? Ich habe lustigerweise mit... Sagen wir so, Diablo und Warcraft 3 sind die Spiele, die mir in meiner Jugend, oder generell die Dinge, die mir in meiner Jugend die meiste Zeit gekostet haben. Ja, ich habe die Jugend geraubt sozusagen. Ja, aber es war auch schön. Also ich habe ja, man lernt ja viele neue Leute kennen. Okay. und Diablo habe ich tatsächlich, wann ist es erschienen? 2000? Ja. Ich habe angefangen mit Lord of Destruction, also Lord of Destruction draußen, aber ich habe es mir quasi direkt als Pack gekauft. Nee, das stimmt gar nicht. Ich habe jetzt gelogen. Ich habe eine Woche ungefähr angefangen, bevor Lord of Destruction rauskam, witzigerweise. Und dann hast du Lord of Destruction dazu geholt. Genau, habe ich mir Lord of Destruction dazu gekauft. Und es war so, dass ich das Spiel ausgeliehen hatte damals, also den Diablo 2, und habe einfach reingeguckt. War so, ey, das ist ja eigentlich ganz nett. Oh krass, ich level auf, was kann ich jetzt machen? Okay, krass, neue Fertigkeit. Wow, krass, mein Barbar schlägt jetzt noch härter zu. Und dann habe ich mir das Spiel direkt am nächsten Tag selbst gekauft und habe mich dann einfach eine Woche, also ich hoffe, meine Mutter hört das jetzt nicht. Aber ich war eine Woche krank. Ich war eine Woche krank. Ja. Und habe tatsächlich diesen Singleplayer-Modus gezockt. Ununterbrochen, obwohl ich Rollenspiele nicht mag. Also ich mag sie eigentlich gar nicht. Und obwohl mir das Setting im Prinzip auch nicht wirklich zusagte, aber sie haben mich einfach so gekickt. Ich habe irgendwelche Rubine gefunden, war so, okay, krass, ein Rubin, was mache ich jetzt mit diesem Rubin? Und irgendwann kamst du dann dazu, okay, ich habe das Spiel durchgespielt, ich kenne mich jetzt quasi mit der grundlegenden Thematik aus, gucke ich mal, was das Internet mir bietet. So, und mit diesem Einloggen ins Battle.net habe ich dann noch einen Kumpel kennengelernt, das ist jetzt einer meiner besten Freunde, der Hauke, und habe dann tatsächlich konstant wahrscheinlich 8 Jahre lang mit ihm Diablo 2 gezockt und immer wieder. Und ich weiß noch, an eines Abends, es war die Nacht zum 1. April und Blizzard ist ja bekannt für geile April-Scherze eigentlich und also mit irgendwelchen Fake-Ankündigungen, die dann doch plötzlich in Spielen vorkommen und all sowas. Und da war es so, dass bei Diablo 2 gibt es Runen und es gibt sehr, sehr seltene Runen. Halt beispielsweise eine Vex-Rune ist sehr, sehr selten. Und du hast halt eine Drop-Chance, also wenn du einen Gegner tötest, hast du eine Chance von vielleicht 0,2%, dass dieses Item gedroppt wird. So, und dann war es so, dass ich einfach gedacht habe, okay, spiele ich um 1 Uhr nachts nochmal eine Runde. Wie so oft dann? Ja, hey, also ich war echt so manchmal, oh, 7 Uhr, ach ja, blöd, Schule, krank, okay, schade. Und dann war ich um 1 Uhr nachts halt online, hab ein bisschen was gezockt und plötzlich hört man dieses Klacken, also so ein Klack. So, da war es so, okay, eine Rune ist da gefallen. Da dachte ich mir, ach, schon wieder irgendwie eine der Billig-Runen. Und plötzlich war es halt eine der besten Runen im Spiel. Ja. Und ich bin tatsächlich, also man muss sich das vorstellen, ich saß da in meiner Boxershorts und mit meinem Unterhemd, so total versifft von meinem PC. Und das Erste, was ich gemacht habe, war einfach, ja, ja, ja, um 1 Uhr nachts rumschreien. Ich habe diese Rune gefunden. Oh Gott. Und weil ich einfach wusste, was sie im Prinzip im Internet wert ist. Ja, also was du dafür bekommst. Und dann habe ich direkt Hauke angerufen. Um 1 Uhr, ja, es war vollkommen egal. Es war mir alles egal. Ich habe um 1 Uhr nachts Hauke angerufen. Hauke, Hermann, was ist los? Ich habe die Rune gefunden. Ich weiß nicht mehr genau, welches war. Ich glaube, es war eine Wex-Rune. Und dann ruft er mich. Dann wollte er irgendwas sagen. Und so, ja, ja. Dann so, ja. Ja, ich kann jetzt nicht laut sein, meine Eltern sind noch wach. So, ja, ja, lass morgen quatschen, ja. Und am nächsten Tag sind wir direkt ins Forum gegangen, weil es halt auch, also ins Diablo-Forum, im Ingame-Forum, war damals eines der größten Diablo-Foren in Deutschland. Und da gab es halt dann auch quasi Shops, wo du sagen kannst, ich habe diese Rune, treffen wir uns auf welchem Server, ich gebe dir das und das dafür. Damals war es noch nicht so einfach wie jetzt bei WoW. Und dann haben wir tatsächlich Geschäfte betrieben mit dieser Rune und haben uns geile Itemsets geholt. Und dann kamen irgendwelche Leute und meinten, ey, ich brauche diese Rune unbedingt, ich kann euch auch irgendwie 20 Mark schicken. Also, das war alles sehr, sehr... Surreal. Ja, war sehr surreal, aber es war auch... Du hast einfach gemerkt, okay, die Leute haben da echt was erschaffen, was Leute so krass bewegt und was die Leute einfach dazu bringt, ihre Zeit so zu opfern, dass sie auch bereit sind, einfach mit Leuten Geschäft zu machen für ein digitales Item, was wo du... Heutzutage ist es natürlich schon speziell durch WoW mit dem, total. Was sich Blizzard damals eben aufgebaut hat, dass du für digitale Güter, die eigentlich nichts wert sein sollten, teilweise mehr wert sind eben als reale Güter, weil die dann in die Zeit sozusagen umgerechnet werden. Wenn jemand so und so viel spielen müsste, um so einen Mount zu bekommen bei World of Warcraft, dann zahlen wir ein paar hundert Euro, damit sie diesen super Spezialmount dann haben. Genau. Genau, so war es halt. Entschuldigung, damals war es halt für mich, und wahrscheinlich auch für viele andere, einfach komplett neu. Mhm. So dieses, okay, ich habe jetzt dieses Item gefunden und plötzlich will mir einer 3 Mark dafür bieten. Oder wow. 10 Mark. Ja, aber es war einfach komisch. Und das ging natürlich dann so weiter. Mit wenn du dann ein Set voll hattest oder ein bestimmtes als Zauberin, wenn du ein Tarrasha-Set voll hattest, was halt sehr, sehr unique war sehr, sehr, sehr einzigartig war, dann bist du halt auch einfach auf die Server gegangen. Wenn du der Erste warst, wo du wusstest, okay, im Forum hat noch keiner komplett, ja, ist gerade erst durch ein Patch dazugekommen, dann gehst du einfach auf die Server, schreibst, Tarrasha, lol, gehst raus. So, und gehst auf den nächsten Server und schreibst es jedem, dass du das coole Item hast. Und ich glaube, die Diablo 2 speziell eben dadurch, obwohl der Online- und Multiplayer-Aspekt natürlich beim ersten Mal schon vorankommt, aufkommt, das Battle.net hat das Ganze richtig aufblühen und aufleben lassen. Dort ist dann auch wirklich dieses Online-Spielen dann dort gestanden, obwohl ich glaube, auch viele haben im Nachhinein nicht nur Diablo im Online- oder Multiplayer-Modus gespielt, sondern ich glaube, da wurden dann auch mit diesen super harten Schwierigkeitsgrad, ich spiele das im Extreme Ultra. Ja, es gab einen Hardcore-Mode. Darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Es gab eben diesen Hardcore-Mode und da ist es so, ein bisschen ähnlich wie bei Dead Space, bei Dead Space 2, für die es jetzt nicht nachvollziehen können. Du bastelst dir einen Charakter, levelst ihn auf und sobald er gestorben ist, ist er tot. Das heißt also, er wird ausgegraut, beziehungsweise halt, ich glaube, er wurde ein bisschen durchsichtig dargestellt in der Übersicht. Genau, ja, aber so ist es eh, also wenn du stirbst, verlierst du eh Loot. Aber da ist es so, du kannst ihn nicht mehr spielen. So, also er ist einfach weg. Du hast ihn noch da, du kannst ihn dir angucken, aber du kannst nicht mehr damit spielen. Es bringt auch nichts, irgendwie neu zu laden. So, das gibt's halt nicht online. Und da ist mir auch was Lustiges passiert. Meine Zauberin, die gute Scheißeis, weil sie eine Eiszauberin war. Scheißeis. Und sie war sehr, sehr mächtig. Das war Level 96 war sie. Ja, auf Hardcore ist es schon recht viel Arbeit gewesen. Und es war halt auch nach einem Patch, das heißt also, ich konnte sie quasi noch competitive spielen. Ja, nach einem Patch war es meistens so, dass sie halt aus dieser competitive Scene rausgenommen wurden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall war es auch wieder 2 Uhr nachts. Ich bin mit Hauke im Teamspeak. Wir quatschen die ganze Zeit. Ich sage ihm, hey Hauke, lass noch mal kurz einen Ballrun machen. Also Ball ist der härteste Gegner im Spiel. Lass ihn uns mal kurz legen, so dass wir gucken können, er droppt auch die besten Items, ja, oder auf dem Weg werden die besten Items gedroppt, deswegen bist du immer wieder Akt 5, Ballrun, Akt 5, Ballrun, Akt 5, Ballrun. Du hast eigentlich nur das Gleiche gemacht, das war wirklich schon Arbeit. Und dann dachte ich so, okay, lass mal eine Runde noch machen, so, ich bin noch nicht ganz müde, aber eine kriegen wir noch hin, sind nur 10 Minuten. Und dann war es tatsächlich so, dass es war 2 Uhr nachts und plötzlich kommst du in den Raum rein und es gibt Puppen in dem Spiel. Ja, die heißen Puppen, die rennen auf dich zu und explodieren. Und sie machen extrem viel Schaden. Und weil sie halt nicht als eine Figur auftauchen, sondern 20, 30 Puppen sind es halt direkt. Und da immer konsequent auf dich drauf, über Series 7 mit dem Bomben. Genau, sie rennen einfach auf dich zu. Und dann war es so, dass mein Rechner plötzlich entschieden hat, einfach ein Anti-V-Update zu fahren. Ja, du fällst auf den Desktop zurück und plötzlich hörst du nur, was ist los? Oh, Chris, bist du noch da? Chris? Oder was ist los, Alter? Ja, ja, du bist tot. Also, was? Und dann waren einfach mal, ey, lass es 3-4 Monate richtig harte Nacht-für-Nacht-Arbeit, waren dahin. Ja, und alles, was mir blieb, war ein Screenshot. Und ich habe mich im Beschwerdeforum von Antivir beschwert. Ja, ich war sehr traurig. Man findet im Netz ganz sicher auch noch eine große Kolumne dazu auf irgendeiner Seite. Ja, das sind bei solchen Sachen natürlich, es hört sich im ersten Moment an, total, wenn dir dann so ein Malus passiert, auch wenn du Pech gehabt hast, das mit dem Spiel zu machen, ich weiß nicht, natürlich wurde auch bei Diablo 2 hier, wenn es offline gespielt wurde, sehr viel gecheatet, bei mir dann im Internet dafür, weil sich alle einfach mit dem Charakter gebaut haben und dann Sachen gemacht haben, ich weiß nicht, inwiefern das Battle.net da Cheatern sowas eine Regel vorgestellt hat, also bei Spielen sowas wie bei Ultima Online natürlich gehabt, dass du also so Permadeath oder so, dass du das Level dann komplett abkratzen kannst, dann auch ohne dein eigenes Vermögen dann dorthin gehst und die dir deinen Charakter kaputt machen oder später Fantasy Star Online, was ja auch noch ein sehr, sehr viel gehacktes Spiel, wo da teilweise Level 100 Charaktere mit böser Absicht dann gekillt wurden, indem ein Item gebaut wurde, wenn du es aufnimmst, dass die komplett in die Memory Card löscht. Okay. Also da sind solche Sachen dann dort gebaut. Aber ich finde natürlich, wenn dann diese Möglichkeit besteht, die macht das Spiel an sich, das Risiko, was dann dazu kommt, das ist der gleiche Faktor, wie bei einem Demon's Souls heute entsteht. Wenn du dieses Risiko nicht hättest, dass du auch sehr, sehr viel Arbeit und vor allem auch investierter Zeit dann wegmachen kannst, dann würde dem, glaube ich, auch ein sehr, sehr großer Teil der Spannung fehlen. Da hast du natürlich Pech, wenn sowas passiert wie Antivir, macht ein Update oder jemand hat sich reingecheatet und gehackt und haut dir den Charakter kaputt, ist es fast so wie ein Weltuntergang, aber die Freude, die dann auch trotzdem dann auch dann entstehen kann, wenn du mal was schaffst oder was Gutes bekommst und so weiter, ist, glaube ich, wenig vergleichbar mit Spielen, die dann diesen Low-Risk-Faktor. Absolut, also wie gesagt, wir haben ja lange Zeit mit unserem Clan wirklich nur Hardcore-Charaktere gezockt. Mhm. Einfach, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir sonst sterben, fangen wir quasi wieder neu an und das Einzige, was wir verlieren, ist Zeit. Aber es ist dann halt kein, also wenn du es auf normal spielst, verlierst du im Prinzip nur Zeit. Mhm. So, das Gold ist dir egal, die paar Erfahrungspunkte kriegst du auch immer wieder, aber du brauchst natürlich einen gewissen Thrill. Und dadurch, dass sie dir nicht auf, oder dass Blizzard nicht bestimmt hat, dass du jetzt einen Hardcore-Charakter spielen musst, ja, sondern das ist deine freie Wahl, aber kannst du natürlich auch sagen, okay, es ist mein eigenes Pech, dass ich ihn verliere. Aber du bist schuld. Ja. Du alleine, du selbst. Und wir haben auch viel auf Privatservern, also nicht auf Privatservern, aber in privaten Spielen gespielt, so dass halt keine böswilligen Schweinehunde dabei waren. Mhm. Böswillige Schweinehunde, die einfach vor der Stadt stehen mit ihren Level 30 Charakteren, wenn du Level 2 bist und die auf die Mappe hauen. Und dich dann gerne teambaggen. Ja. Also wenn du selbst bist, ist es ganz lustig. Aber sonst. Und, also wie war, Diablo könntest du ja, wenn du willst, kannst du Diablo innerhalb von, lass es eine halbe Stunde sein, hast du Diablo 2 durchgespielt, komplett, von Anfang bis zum Ende. Einfach weil dich jemand durchzieht dann durch das Spiel. Würdest du jemanden auch komplett auslachen und sagst, ja, ich habe Diablo 2 einmal durchgespielt, das reicht mir auch. Das wäre kompletter Schwachsinn dann. Also so. Ja klar, aber wenn es danach geht, habe ich Diablo 2 wahrscheinlich 40 Mal durchgespielt. Mindestens. Und hey, Diablo, ich glaube, wir könnten einen eigenen Diablo-Cast machen und jede einzelne Ebene besprechen, die es da gab. Also auch. Wir werden mal im Detail darauf eingehen, wenn Diablo 3 dann wirklich rauskommt. Das darf ich nicht spielen. Das wird mein Leben vernichten. Also ich kann. Du kannst drüber reden. Aber das habe ich von sehr, sehr vielen eben gehört. Selbst Leute, die mit Gaming weniger so zu tun haben, die normalerweise ein paar Bekannte, die dann eben wirklich nur Diablo 2 damals exzessiv gezockt haben, sagen auch schon, okay, wenn es kommt, entweder ich fasse es nicht an oder ich muss mir leider ein paar Jahre freinehmen. So war es bei World of Warcraft. Also ich bin extrem extrem anfällig, was das Spielen von diesen Loot Games angeht. Und ich habe World of Warcraft nie richtig angefasst. Ich habe mal irgendwie eine halbe Stunde gespielt und war schon so, okay, wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann bin ich weg. Es geht und ein bisschen ähnlich. Ich habe natürlich nicht diesen ich war nicht so vorbelastet durch die Arbeit und sowas, da ich ja eh nie in die Schiene reinkomme. Ich weiß, wenn ich mich irgendwo dann irgendein Spiel verschleifen kann, dann mache ich es auch richtig. Und ich habe immer permanent Angst davor, wirklich in World of Warcraft mal so richtig zu landen und richtig zu versagen. Ich habe ein einziges Online-Rollenspiel gespielt länger, das war Ragnarok Online damals, und länger bedeutet für mich 2 Wochen. Ja, das ist bei mir so die Cut-Off-Grenze, dann sage ich entweder, okay, ich höre jetzt auf, oder ich muss wahrscheinlich erst mal den Rest meiner Zeit komplett dafür verplanen. Oh, Fantasy Star Online habe ich auch 1,5 Wochen gespielt. Aber da war Schicht im Schacht für mich. Aber quatschen dann gleich, wenn wir zu World of Warcraft kommen. Diablo 2 hat dir sehr, sehr viel Zeit genommen, du hast gerade ausgewählt, da gab es natürlich kurz darauf das andere Spiel von Blizzard, das dir natürlich auch sehr, sehr viel Zeit dann nicht, ja, nennen wir es nicht geraubt, genommen hat und auch geschenkt ein bisschen, also absolut. Ja, ist immer ein bisschen, wenn du dann geraubt sagst, Zeit geraubt und gekostet und so weiter, wird das natürlich negativ behaftet, aber im Grunde jeder entscheidet sich ja selbst, mit was will ich meine Freizeit verbringen, und ich sehe es ja auch da nicht so an, also nicht jeder muss die Zeit dann leid tun, die er mit Videospielen oder Computerspielen dann dort verbringt, weil er unterhält sich auch mit der Zeit, hat sich bewusst und aktiv dafür entschieden. dass es damit funktioniert. Und wie Diablo 2, natürlich im Jahr 2002, mit dem Hauptspiel und natürlich gleich im Jahr darauf, das Add-on mit Rocket 2003, Warcraft 3, Reign of Chaos, der erste Teil, und Frozen Throne, die das Add-on, das heute nicht so vernünftig aussprechen kann. Frozen Throne? Frozen Throne. Ja. Für Deutsche ist es ein bisschen schwierig, das auszusprechen. Ein bisschen schwierig. Warcraft 3, du hattest den 2 ein bisschen gespielt, führ doch mal ein bisschen aus, was war denn jetzt so konkret neuer, frischer, anderes, bevor du dann einsteigst in die ganze Warcraft 3-Schose? Okay, also du hattest vier Parteien. Da hattest die Nachtelfen, die Untoten, die Menschen und die Orks. Und es war schon zu Beginn recht balanciert, weil sie auch einen großen Beta-PT-Test hatten. Und du hattest zum ersten Mal richtig fette Kampagnen für die einzelnen Völker mit geilen quasi Zwischensequenzen, ja, also zu dem Zeitpunkt. Mit Diablo 2 hat er ein nettes Intro, war aber qualitativ nicht so besonders. Blizzard heutzutage kennst du natürlich auch, die sind im CGI-Bereich, was so Render-Intros und so weiter angeht, kann denen wenig das Wasser reichen. Fast niemand, also vielleicht die Final Fantasy-Macher können es. Genau, die Final eventuell. Die dann komplett natürlich sich teilweise auch Filmstudios damit aufgebaut haben, rein CGI dann dort zu basteln, aber nicht nur an die Final Fantasy-Leute von Square Enix, was die Render-Sachen angeht, mit Warcraft 3 dann angefangen, du hattest ein brillantes Render-Intro. Ja. In so super Widescreen, wie du normalerweise Kinofilme drin kennst, du hattest einen Singleplayer, der dann erstaunlich eben wirklich mit viel Story, teilweise mit viel Sprachausgabe und allem dort gewesen ist und auch interessante Auflösung und ja, wo die Story, die dann später in, glaube ich, bei den Add-ons hier Wrath of the Lich King und sowas dann bei World of Warcraft weitergeführt wird. Genau, also im Prinzip ist das ja ein stetisch wachsendes Universum. Also selbst die Spiele, die gecancelt wurden, Ghost, also Starcraft Ghost und das Warcraft Adventure wurden ja in Warcraft 3 beziehungsweise World of Warcraft und Starcraft 2 dann irgendwie aufgegriffen, ein bisschen für Teile von der Story. Die Story gehört, die haben wahrscheinlich schon ihre Roadmap, wie soll sich die Story entwickeln, welche Elemente machen wir und dann suchen sie sich aus, okay, über die Ära, über das wollen wir ein Spiel machen, selbst wenn das Spiel nicht stattgefunden hat, in der großen Lore, in der Geschichte, in dem World of Warcraft-Universum oder Starcraft-Universum hat das seinen Platz und hat seine Bedeutung für die Weiterführung. Und da war Warcraft 3 natürlich der große, fast schon große Kick-Off-Point, dass dieses große Story-Universum gebaut wird. Also diese Stories werden ja auch mit Büchern und Romanen und all dem weitergeführt. Also zum Beispiel halt der Lord des Clans. Das ist ein fantastisches, wirklich fantastisches Buch, Roman, Geschichtlein zu Warcraft. Sollte auch jeder gelesen haben, irgendwie Lord des Clans. Fantastisch, liest sich sehr, sehr gut. Aber eben, genau, die Geschichte war super. Und der eigentlicher Aspekt, der mich natürlich extrem lange irgendwie gehalten hat, war halt diese Competitive Scene, die es gab. Du hattest einfach diesen im E-Sport-Bereich. E-Sport ist irgendwie gewachsen. So, schade, dass Eddie gerade nicht da ist. Könnte er wahrscheinlich auch ein bisschen was zu erzählen als E-Sport-Moderator. Eine Sekunde. So, als E-Sport-Moderator damals von Giga. Die Szene ist gewachsen und es haben sich auf einmal quasi Starspieler etabliert. So, und du hast gesagt, okay, wenn die beiden gegeneinander spielen mit dem und den Völkern, dann wird es einfach ein krasses Duell und es wird wahrscheinlich mega eng ausgehen und es wird super interessant, das Ganze zu sehen. Und zur Geschichte lässt sich jetzt nicht. Also gut, du musst natürlich die Geschichte jetzt nicht ernst aufnehmen, ja. Was da passiert ist, ist auf jeden Fall ein Faktor gewesen, der zusätzlich zu diesem ganzen Competitive- und Multiplayer-Online-Element, was natürlich sehr, sehr, sehr, sehr vorherrschend war, und bei mir im Internetcafé gesagt, neben Diablo 2 war Warcraft all das, was wirklich gespielt wurde, was dann auch eben zusammen mit dem erweiterten Singleplayer-Aspekt, dass du da mehr dazu holen konntest, was es angeht, plus bessere Grafik. Die Grafik fand ich sehr, sehr schick, auch für damalige Verhältnisse mit der coolen 3D-Optik, die auch entweder runtergedreht werden kann, damit sie auf alten Rechnern läuft, oder auch wirklich schön gemacht werden kann, damit sie funktioniert. Du hattest das Rundum-Paket, wo du dich entweder als Singleplayer oder als Multiplayer-Spieler dann wirklich dran ausruhen kannst. Ich meine, kannst du nicht von so vielen Strategiespielen dann behaupten? Also zu dem Thema habe ich mich damals auch mit diesem Samwise, die Idee von Blizzard, unterhalten. Und der hat halt gesagt, bei Warcraft 1 und 2 haben sie ungefähr grundlegende Gedanken gehabt, wie eine Einheit aussehen könnte. Und bei Warcraft 3 konnten sie das erste Mal wirklich sagen, okay, der hat jetzt diese hervorstehenden Zähne. Ja, weil bei 2 hattest du vielleicht mal auf einem Artwork hattest du sowas gesehen. Und bei 3, okay, die Figur sieht jetzt so aus, ja, er hat jetzt auch hier einen Bart und all das. Und das sind ja Sachen, die sich jetzt wirklich kontinuierlich durch ihre Spiele ziehen. Also bei World of Warcraft sieht eine Figur nicht großartig anders aus als bei einem Warcraft 3. Natürlich ist sie besser aufgelöst, aber die Grundzüge sind halt identisch. Und hat er gesagt, dass für sie Warcraft 3 auch ein extrem wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Titel war, was so Game Art angeht, weil sie da wirklich sehr, sehr viel, sie mussten das erste Mal quasi mit diesen 3D-Objekten und so wirklich, wirklich arbeiten und mit Kameras, wie dreht man eine Kamera vernünftig für Stories und also auch für Blizzard selbst war Warcraft 3 natürlich ein mega Erfolg und B extrem wichtiger Meilenstein. Und wichtig war es auch für die E-Sport-Szene. Ich meine, Warcraft 3 wird immer noch gezockt. So, also es gibt. Es hat seinen Grund, warum es eben immer noch gezockt wird. Wenn es abgesetzt oder wenn es abgelöst wird, dann nur durch StarCraft. Und dann, wenn jetzt Warcraft 4 kommt, dann werden auch viele StarCraft-Spieler auf Warcraft 4 wechseln. Also das schustert sich irgendwie seine Spieler. immer wieder, die Spiele werden quasi hin und her geworfen, ja. Und nur der harte Kern, der halt jetzt zum Beispiel nicht auf Orks oder nicht auf Weltraum abfährt, wird dann vielleicht wechseln. Ich glaube schon dadurch, dass du im Genre als Gamer sozusagen gehalten wirst, aber dein Update bekommst und findest du auch eine ganz clevere Geschichte, wenn du wirklich dann nicht so ein Hardcore wärst, dass du nur gerne Fantasy oder nur gerne Sci-Fi, dann magst dich auf dem mitbegeben kannst, ist es auch ein bisschen frischer, als wenn du dann StarCraft 2, StarCraft 3, StarCraft 4, StarCraft 5 über 10 oder 12 Jahre gespielt hast und mal einen Warcraft zwischendurch geschmissen hast und vielleicht dich auch mal ausgucken könntest in den Diablo, wenn es sein muss. Aber es ist eine ganz clevere Sache. Wenn ich nur Strategiespiele spielen wollen würde, dann würde ich fast auch schon mit Blizzard auskommen können. Absolut. Ja, was gibt's sonst Großes? Eben. Was gibt's jetzt gerade noch Großes? Also es gibt jetzt. Wie gesagt, wenn wir den Command & Conquer Podcast machen würden, da würde ein sehr, sehr großes Auf und Ab dann sein, was es angeht. Also natürlich hat Command & Conquer wesentlich mehr Titel gehabt als Warcraft hier mit Spin-Offs und ich kann mich auch noch an diese Ego-Shooter-Variante dann. Ja, Renegade. Renegade, die dann gewesen ist, die teilweise doch sehr, sehr variiert hat in der Qualität, was die Ergüsse und Auswüchse gegeben hat. Natürlich hat Warcraft und StarCraft weniger Exemplare gehabt, aber du warst ja eigentlich, du kannst nicht sagen, dass es dort einen Ausläufer nach unten gegeben hat. Also das einzige Warcraft, du angesprochen hast, was gecancelt wurde, der einzige Warcraft-Titel war Warcraft Adventures, hier Lord of the Clans. Lord of the Clans, was ich meinte, das gibt's als Buch. Genau, gibt halt. als Buch und zum Beispiel, da ist ja auch eine Version davon, ich glaube, auf irgendeinem eine russische Version irgendwie auch. Du kannst dir bei YouTube ein Video angucken, das ich hier verlinkt habe, hier nochmal, zu Lord of the Clans, wo jemand eine geliebte Version von einem fast fertigen Spiel, das man auch sehr, sehr weit spielen kann. Es fehlen nur, glaube ich, so eine Parts von Sparausgabe oder gewisse Screens, die dort sind. Aber es ist richtig so ein buntes 3D-Grafik-Adventure im Stile von manch einem 3 mit groß gezeichneten Figuren, mit dickem Render-Intro und so weiter und so fort. Das hatte ich bei mir in der Sendung mal als Top 5 mit drin, als eine der im Sinne so, welche Spiele außer dem Club wurden sonst gecancelt, damals sind sie noch gecancelt war, mit reingetan und du siehst schon, das ist das einzige Spiel, was von Warcraft nie rausgekommen ist, wo sie das trotzdem weiter verwurstet haben. Du kannst nicht sagen, es gibt eigentlich kein schlechtes Warcraft-Spiel. Nee. Wenn es nicht so gut ist, wie es sein kann, wird es eben nicht ausgebracht. Na, oder halt stetig irgendwie durch Patches angepasst und verbessert. Obwohl ein Grafik-Adventure ist kein Genre, was sich in Richtung Patches, sagen wir mal, weiterentwickeln lässt. Absolut. Dann auch, dass es in der Richtung nicht wirklich funktioniert hat. Warcraft 3, natürlich, wie gesagt, du hast es lange gespielt, bei mir im Internet-Café haben sie die Blöde gespielt. Ich hätte gedacht, jetzt, dass das Spiel, was nach Warcraft 3 gekommen ist, ein bisschen länger gedauert hat, aber es ist tatsächlich schon im Jahr 2004 gekommen. Ich habe irgendwie 2006 im Kopf gehabt, warum auch immer. Aber tatsächlich, wir gehen jetzt in das 7. Jahr rein mit World of Warcraft. Du hast es ein bisschen ausgedrückt, du hast Angst davor, ich habe auch Angst vor World of Warcraft. Das Ding ist, als es rauskam, war ich halt wirklich komplett in dieser Warcraft-Szene drin und ich hatte damals sogar einen Termin beim Tätowierer, lustigerweise. Es ist eine True Story. Ja. Was sind deine Rune? An welchem Körper ist das? Nee, ich wollte mir tatsächlich, weil ich Ork gespielt habe. Mhm. Also meistens habe ich random gezockt, aber meine Lieblingsrasse war halt Ork. Wollte ich mir einen Ork-Kopf auf die Wade tätowieren. Und Uwe hat dann mehr auf der Tentacle. Ich weiß. Und das Lustige ist, dass ich auch schon angezahlt hatte. Ich habe damals 50, waren es Mark oder Euro? Ich weiß gar nicht, Euro wahrscheinlich. Damals Euro. Ja, ja, klar, Euro. Muss ja. Waren es Euro, habe ich 50 Euro angezahlt gehabt und brauchte dann aber die Kohle, weil ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich mir holen muss. Irgendwas Wichtiges war halt, ist kaputt gegangen, das musste ich, ich glaube, mein Fernseher ist kaputt gegangen. Ja, auf jeden Fall brauchte ich halt die Kohle. Und hab das Tattoo jetzt nicht. Im Nachhinein bin ich natürlich ganz dankbar, weil jetzt ist die Wade frei für einen Spider-Man. Aber den Fernseher kannst du wegschmeißen. Den Fernseher habe ich schon wahrscheinlich schon lange weggeworfen. Aber ja, auf jeden Fall, was wollten wir jetzt denn eigentlich gesagt haben? World of Warcraft an sich ist eben natürlich, wie wir vorhin kurz ausgeführt haben, Blizzard erfindet keine neuen Genres per se, aber nimmt, sagen wir, Konzepte, bekannte Konzepte auf und schleift sie dann durch ihre eigene Philosophie, durch ihre 8 Gebote, die dann auf Steintafeln gemeißelt werden, schleift sie sozusagen so weiter und präsentiert sie mit ihrem eigenen Gedankengang, eigenen Gegengang, dass sie dann wirklich richtig dann losgehen. Also vor World of Warcraft, wenn du damals dich im Massive Multiplayer Online Rollenspielbereich dann dort bewegt hast, du hast natürlich die zwei großen Klatschhirsche ganz am Anfang, Ultima Online, der quasi wirklich dann das Genre mitgebracht gemacht hat, und natürlich EverQuest. Also in der WoW-Zeit, wenn du über Online-Rollenspiele gesprochen hast, dann war es eigentlich EverQuest. Und Dark Age of Camelot. Dark Age of Camelot kam ein bisschen danach, glaube ich, würde ich fast sagen. Echt? Nee, das kam doch noch. Ich check das mal gegen. Also wenn, dann würde ich sagen, nicht allzu lange vor World of Warcraft. Im Grunde Dark Age of Camelot war auch sehr, sehr beliebt in der Zeit gewesen. Ich habe mehr präsent von wie gesagt, Internet-Perfilm-Gedöns und so weiter, das ist bei mir Anecdotal Evidence mehr dann EverQuest sozusagen abgegangen und abgefeiert und gemacht wurde. Da gibt es auch diese ganz, ganz schäbigen Werbespots damals aus dem Fernsehen, wo dann die coolen Ami-Leute dann sich dann zusammenschließen mit einem Headset und sagen, ey, ich kann endlich ein Magier sein und du bist der Ritter und der spielt den Ork und alles. Oh, und dann gehen wir los und erleben ein Abenteuer. Das war EverQuest, war synonym mit wir gehen online los und unterleben unsere eigene Welt. Wurde auch gedacht, das Ding ist so erfolgreich, da wird sich eigentlich wird sehr schwer werden, den vom Thron zu stoßen. Ich bin mal gespannt, wann Dark Age of Camelot angekommen ist. Was denkst du? Ich hätte jetzt gedacht, es wäre irgendwie 2003? 2001. Echt 2001? Ja, und 2002 kam es in Deutschland. Okay. Oder in Europa raus. Dann ist Dark Age of Camelot natürlich, also ich würde es jetzt für mich selber sagen, es war nie ganz so groß wie EverQuest gewesen. Nee, absolut nicht. Aber natürlich auch eins, was sehr, sehr beliebt gewesen ist. War eher vom Look her auch schon, ich glaube EverQuest war ja alles diese 3D-Rollenspiele, 3D von hinten mit kompletter Polygongrafik und allem drum und dran. Dark Age of Camelot hatte mehr den Look, ein bisschen mehr wie Ultima Online selber oder Diablo, nennen wir es mal so, mit den kleinen Figürchen. Ja. Renderzeug und so weiter. Du hattest natürlich deine klassische, deine etablierten Serien, wo du da hingehen kannst. Und selbst 2004, wo World of Warcraft reinkommt, selbst in Dark Age of Camelot gab es für 3 Jahre und war erfolgreich und groß. Dann was ja auch noch, was ja auch noch kam, war ja Guild Wars 2005. Guild Wars, also war ja auch 2005. Ja, Guild Wars war ein bisschen der andere, der koreanische Ansatz eben für halt ein MMO. Und ein Kumpel von mir hat mich auch immer dann angesagt, oh, kauf dir mal Guild Wars, du brauchst doch nur das erste kaufen, dann spielen wir ein bisschen. Du musst ja nicht unbedingt in jeden Monat bezahlen. So, das war ja die Option, die dort gewesen ist. Ich glaube, mich jetzt als Konsolenspieler sogar ein bisschen mehr gereizt, aber da auch wieder die Angst davor drin zu versacken und zu machen und keine Zeit mehr für gar nichts zu finden. Mit Warcraft jetzt wahrscheinlich oder World of Warcraft am ehesten geschafft. Ich glaube, da gibt es Millionen. Wie viele Millionen spielen es aktuell noch? Ich weiß nicht. Also die letzte Zahl, die ich gehört hatte, waren 13 Millionen. 13 Millionen, und es ist gewachsen natürlich. Genau, und was ich halt vorhin wegen der Tattoo-Geschichte, jetzt weiß ich wieder, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wollte ich natürlich hinaus, dass ich eben daran erkennt man, okay, er war halt mega drin in diesem Universum, oder ich war mega drin in diesem Universum, und hätte ich dann mit World of Warcraft angefangen, dann wäre ich nicht rausgekommen. Und wir haben damals auch wieder an dieser Stelle schöne Grüße an Hauke, haben wir im Clan gesagt, okay, Hauke, du fängst jetzt an zu studieren, Chris, du gehst jetzt irgendwie nach Bayern demnächst, willst eine Ausbildung anfangen zum Redakteur, sollen wir das Risiko eingehen? Es gab wirklich ein Gespräch im Teamspeak, so, sollen wir das Risiko eingehen? Haben wir einheitlich entschieden, nein. So, wir haben wirklich gesagt, okay, keiner von uns macht es. Und dafür treffen wir uns dann weiterhin hier und zocken halt Diablo oder was weiß ich. Also um quasi einmal kurz Dampf abzulassen, ne, bevor es dann wieder bevor wieder losgeil wird auf Online Warcraft Rollenspielgedönse. Ja, aber eine gesunde Entscheidung. Ne? Euch sind wahrscheinlich einiges an spaßigen und auch wahrscheinlich eher nicht so spaßigen und angestrengten Stunden dann in Gang, dann dort damit. Aber letzten Endes, ich glaube, der entweder das Glück oder das Pech gehabt, dass er sich nicht eben über Jahrzehnte lang jetzt fast schon verschrieben hat, den World of Warcraft kann für sich dann herausnehmen, dass er wenigstens währenddessen die Zeit auch produktiv genutzt hat, oder nicht. World of Warcraft selbst, natürlich, wie du gesagt hast, das Universum, was speziell mit Warcraft 3 nochmal ein bisschen präzisiert wurde, wurde natürlich in Warcraft 3 storymäßig weitergeführt. Natürlich Online-Rollenspiel kennst du mehr, die sind jetzt nicht unbedingt so story-fokussiert, aber du hast natürlich deine üblichen Geschichten wie, okay, das ist die Spielerwelt, die existiert, das sind die Instanzen, die du da machen musst, und es gibt da die Endgegner, die du besiegen musst, und so weiter und fort. Das funktioniert natürlich ein bisschen anders als bei den Offline-Rollenspielen, aber du hast deine Welt. Und was ich immer beeindruckend fand als Außenstehender eben, ist diese wirklich in sich geschlossene und wirklich gut designte World of Warcraft Umgebungsstory-Welt an sich, also nicht nur vom grafischen und vom Aufbau so her, aber die World of Warcraft selbst, das kommt dann hier Azeroth, oder wie man das ausspricht, ist eben eine Welt, glaube ich, die dann so gebaut ist, dass man dort viel entdecken, viel machen kann und sich da auch über längere Zeit dann wohlfühlt, sozusagen. Die Leute hatten ja bis dann Apocalypse Cataclysm hieß es, ne? Bis Cataclysm dann gekommen ist, was auch ein super cleverer Schachzug ist, meiner Meinung nach, da einfach mal die komplette Welt dann zu zerstören und alles, alles komplett neu zu machen. Was auch sehr, wie gesagt, sehr, sehr clever ist, um dann das weiterzuführen. Mit dem Aspekt, dass Blizzard sehr gerne Add-on hast und die Spielewelt immer konsequent weiterführt und mit dem Feedback, was reinkommt, du von Anfang an eine sehr einladende Welt gehabt hast als Spieler, selbst wenn du keine Ahnung von MMO-Rollenspielen und sowas, dass du nicht wirklich dich mit dem auskennst, dass dir ein bequemer Einstieg gegeben wird, dass du dort an den richtigen Stellen an der Hand geführt wirst, aber dann auch selber loslassen kannst, wenn du es brauchst und dich sehr, sehr tief vertiefen, vernörden und sonst was machen kannst. Mit der Technik, die bunt und ansprechend aussieht. Es haben viele ja ein bisschen die Befürchtung, dadurch World of Warcraft ist für mich eins der schönen bunten PC-Games. Das hast du ja relativ selten fast schon in einem sehr realistisch gehaltenen Einheitsgrau-Braun, was ausgegeben wird. Eine Umgebung, in der du sagen wir mal dich sofort wohlfühlen kannst. Und ich bin ein Farbenfreund, also ich mag gerne bunte Spiele, sonst hätte ich diesen ganzen Japano-Touch bei mir nicht. Dass die Spielewelt von Warcraft so einladend ist, dass jeder da reinkommen kann. Und so konsequent, weil so viele Leute gekommen ist und so viel Feedback gekommen ist von den Leuten, und so dran geschliffen werden konnte, mittlerweile, wie viele Addons haben wir jetzt? Drei oder vier? Drei, oder? Selbst kurz nachschlagen. Crusade war das erste. Da kann ich auch noch gern mal verlinken. Habe ich auch eine Geschichte dazu zu erzählen. Damals ist Game One natürlich bei dem ersten Addon schon am Laufen gewesen, 2007. Das war so unsere Anfangszeit, irgendwie so die ersten 10 oder 20 Sendungen, die damals gelaufen sind. Und da kam das erste Addon von World of Warcraft, The Burning Crusade. Und da haben wir uns gesagt, okay, was wollen wir dort machen? Die werden Mitternachtsverkauf haben, hier in Hamburg bei einem der Mediamärkte, einem der größten, die hier dann stehen. Dann sind Pepper und Palutta losgegangen und wollten da O-Töne holen, also sozusagen sich mit in die Schlange stellen und dann gucken, jedenfalls ein paar interessante Statements, warum stellt sich jemand an dem Dienstag, glaube ich, ist es gewesen, wo es rausgekommen ist, mitten in der Woche um 0 Uhr an, um ein Spiel zu kaufen, was ja genauso gut um 8 Uhr morgens am nächsten Tag kaufen könnte, obwohl ein Arbeitstag ist. Weil du 8 Stunden noch durchzocken könntest. Genau, also das konnte man sich eben als Außenstehender, jemand, der in der World of Warcraft in der fast schon Sucht eben dort nicht drin gewesen ist oder sich in der Welt nicht hat fangen lassen, nicht vorstellen, dass dort vor dem Mediamarkt standen Tatsache wirklich 500, 600 Leute in der Schlange, damit sie wirklich um Mitternacht schon World of Warcraft dann kaufen können, machen können. Ich kann sagen, von allen den O-Tönen, von allen den kurzen Aussagen oder sowas, die wir da machen wollen, du konntest keinen benutzen, weil keiner hat sich getraut, da was zu sagen. So von wegen, hat er sich schon aufgerafft, um 0 Uhr sich dann dort in die Schlange zu stellen, will aber trotzdem seine Schande sozusagen dann nicht passieren. Nein, nein, ich bin nicht der sich hier reinstellt. Und das. Ja. Aber ich finde es eigentlich gar nicht schlimm. Also es zeigt ja nur, mit wie viel Liebe man einfach dabei ist und dass man demjenigen, der das Spiel veröffentlicht, traut und ihm glaubt, ihm fast vielleicht sogar schon als Freund anerkennt, der einen eh nicht betrügen würde mit irgendwas, dass man sich tatsächlich zu dem Zeitpunkt gab es ja wahrscheinlich, wenn überhaupt, wenige Tests, weißt du, und du kannst ja auch MMO zu dem Zeitpunkt nicht testen, einfach. Du kannst auch selbst, wenn du dann schon 2 Monate gespielt hast, ist es fast schon zu wenig. Eben. Um zu sagen, ob das jetzt was taugt, ob das was nicht taugt, aber es hat für mich als Nicht-MMO-Spieler, Nicht-World-of-Warcraft-Spieler das quasi nochmal hier in den Kopf getrieben, hey, da ist was super duper Besonderes dran, ne, und da war natürlich alles schon, du hast schon Millionen Spieler 2007, das ist eben schon 3 Jahre am Laufen, vor dem ersten Add-on, hat aber nochmal wirklich fest zementiert, das ist ein Ding, das hat seine Marke hier hinterlassen in der Spielewelt und wird auch auf lange Sicht dann hinaus funktionieren. Das ist wie, wenn du dir vorstellst, das Spiel ist so eine Schaukel und da sitzt der Spieler drauf und dann kommen die Addons und schieben die Schaukel nochmal an. Ja. Und es geht weiter mit dem Vergnügen. Ja. Und das hat für mich nochmal festgemacht. Ich glaube, das hast du hier in Deutschland speziell bei keiner anderen Sache bei irgendeinem Mitternachtslaunch. Das ist in Amiland vielleicht gegeben und in Japan sowieso, dass die Leute dann kampieren und potenziell stehen, um sie das neue Final Fantasy oder die neue Konsole zu kaufen. Ja, du hast es stellenweise bei Konsolentiteln wie Halo, also bei diesen Exklusivtiteln bei Halo, weil sie große Verkaufsaktionen andauernd haben oder bei einer Reihe von Epic Games gibt's extrem viele Mitternachtsverkäufe, natürlich dann nicht in Deutschland, aber in Österreich, direkt an der Grenze, gibt's die und da fahren halt alle Deutschen rüber. Okay, ja, da alles dahin stellen. Genau. Die ist so lang, dass die über die ganze Rüberleitung genau, bis genau. Ich darf mich in diese Schlange anstellen, die ist vom Mediamarkt. Hier kann man das kaufen, was ich hier nicht kaufen kann. Da haben sie was zu verzollen und Mediamarkt, die beiden Schlangen. Genau. Bei dem Teil. Und also da merkt man einfach auch, welchen Status. Ich meine, wir reden hier über Spiele und viele sagen, ey, Spiele sind halt Spiele, ja. Aber welchen wirtschaftlichen Status einfach Spiele haben mittlerweile. So, und wenn sich 500 Leute stellen sich nicht für einen Film beispielsweise irgendwo an. Weißt du, was ich meine? Und verkleiden sich im Idealfall noch so wie diese Figuren. Also da ist ja extrem viel Aufwand dahinter. Wenn wir auf der... So ist es bei sagen wir mal, Star Wars nochmal gehabt. Ja, aber in Star Wars... Da zwei Darth Vader kommen, aber da kannst du ihn wirklich verkleiden und alles... das ist Warcraft, was Warcraft dann auslöst. Ja, und ich muss sagen, also ich bin, wenn ich Warcraft sehe und bei all dem Warcraft-Gehate, also World of Warcraft-Gehate, macht es mich in gewisser Weise, ich möchte jetzt nicht sagen stolz, aber es macht mich, ich finde die Entwicklung schön, dass sich Leute mit so viel Herzblut an einer Sache oder von einer Sache Lebensmut? Ist Lebensmut das richtige Wort? Einfach so viel Freude an einer Sache haben, dass sie die Zeit aufwenden, sich zu verkleiden, sich Ideen zu überlegen, sich mit 3-4 Leuten, die sie vielleicht nur aus Teamspeak kennen, irgendwo treffen, das Spiel kaufen, alle fahren nach Hause nach einem Bierchen und quatschen oder spielen dann da weiter. Und da muss man einfach sagen, ey, das hat Blizzard geschafft und es gibt nicht viele Firmen, die das auch so schaffen. So. Ja, ey, du, was du sehr oft in den Medien eben hast, natürlich jetzt nicht von unserer Seite, weil wir uns doch schon mit Spielen beschäftigen, bevor wir einen Beitrag dazu machen, ist eben, dass die negativen Aspekte sehr, sehr, sehr herausgehoben werden und natürlich mit dem Spiel wie World of Warcraft, wo du wirklich 13, 14 Millionen Leute dann noch hast, gibt es natürlich die Fälle, die in allen... Total, also... ...wo jemand wirklich drin versanden kann und natürlich ist auch das Konzept des Spiels, dass du dich sehr lange dran binden kannst. Total. Aber die ganzen positiven Sachen, wie diese Zusammengehörigkeit und auch als Gamer tendiert man natürlich gerne, viele Leute sind gerne mal ein bisschen verschlossener und, ja, und tendieren jetzt nicht dazu, dann tausendfach hier so und so viele Kumpels zu haben und draußen immer abzuhängen und dies und jenes, das alles, dass Leute mit einem gleichen Interessengebiet dann zusammengeholt werden, ob es jetzt online durch ein World of Warcraft oder sowas ist oder wie auch immer, dass dort dann Freundschaft hier dein Kumpel Hauke, hast du ja auch mit den Online-Spielen dann kennengelernt. Im Prinzip, ja, durch Blizzard, Dankeschön Blizzard. Okay. Man muss einfach sagen, natürlich gibt es Schattenseiten, aber die gibt es auch in einem Fußballverein, die gibt es überall. Und bei 12 Millionen Spielern bleibt es auch nicht aus. Und ganz, ganz, ganz, ganz schnell zu dem Thema, weil das eigentlich ein eigener Podcast wird, wo wir wirklich dann drüber reden sollten, Thema Medienkompetenz und all das. Ich bin auf, was weiß ich, 200 LAN-Partys in meinem Leben gewesen, wirklich auch von LAN-Partys mit 20 Leuten im Keller bis zu, ich glaube, 5000 Leuten auf einer riesigen LAN-Party. Und auf einer LAN-Party ist mir noch nie, und auch da gibt's Alkohol, auch da gibt's all sowas, da ist mir noch nie irgendwie was untergekommen, dass sich zwei Leute prügeln, weil irgendwas passiert ist, weißt, und du gehst halt einfach nur in eine Dorfdisco und da hast du jedes Wochenende sowas, weißt, das ist einfach, ja, also es ist... Du sagst absolut, bei den ganzen LANs, ich weiß nicht, ob so vielen da, wie du unterwegs gewesen bist, aber alle Gamer, die gerne dann auch online Multiplayer miteinander und gegeneinander... sind eigentlich alles sehr, sehr gute Typen und sehr, sehr lässig. Und natürlich gibt es Ausnahmen und natürlich... Ich meine, über was reden wir, weißt du? Ja, ich soll auch nicht in der Rechtfertigung und Schönreden oder irgendwie sonst gehen, das ist uns natürlich allen bewusst. Wir wollen natürlich aber auch hier, wo wir als auch jemand, der mit dem Medium hier seine Meinung ausdrücken kann oder zeigen kann, auch natürlich, dass Positive in der Zahl dort zeigen und natürlich auch ein Thema, was hier in Deutschland eben sehr wenig in den positiven Lichtern gezeichnet wird. Du hast dann eben wirklich nur die Hardcore-Negativ-Fälle, dann hast du eben die sehr, sehr einseitig gefärbte Doku, der arme Junge, der hört nicht mehr auf seine Mutter und ja. Ist die Warcraft-CD kaputt gegangen, es geht einen Clown. Ja, oder geht auf den Strich, um sich anal sich sein Addon zu verdienen. Genau. Und das sind alles Sachen, die natürlich irgendwo bei einer Anzahl von 12 bis 13 Millionen Menschen weltweit existieren, aber da alle unter einen Kamm zu scheren und sagen, das sind alles verlorene Schafe, die kein soziales Leben mehr haben und keinerlei richtige Freunde und sich dann in der Welt dort verlieren, das ist so an den Haaren herbeigezogen, wenn ich welche hätte. Ja, es ist auch einfach so, dass unsere Zeit ist heutzutage wirklich, es klingt jetzt mega altklug, weil ich jetzt auch erst 26 bin, aber es ist halt, die Zeit ist extrem schnelllebig und Freundschaften mit dem Job, weiß ich, ich habe an der niederländischen Grenze gewohnt, quasi in den Niederlanden, bin nach Bayern gezogen, jetzt nach Hamburg und du kommst einfach rum und um Kontakt zu halten, das ist besser als, ich sag immer zu meinem besten Freund Olli, der in der Nähe von Frankfurt wohnt, hey, wir könnten jetzt normal telefonieren, ja, oder wir treffen uns Teamspeak und zocken dabei, weißt, um eine Freundschaft aufrechtzuerhalten. Und was ist da die coolere Variante? Weißt du? Du kannst dich auch so unterhalten, ne? Aber du kannst auch gleichzeitig jemanden ins Gesicht schießen dabei. Genau, ich kann ja ins Gesicht schießen, wir können uns unterhalten. Alles ist besser, wenn man parallel sich ins Gesicht. Und es ist einfach eine neue, es ist für mich sind Spiele oftmals, vor allem im Mehrspielerbereich, wenn es nicht in diese Competitive Scene geht, einfach nur einen Grund, mit meinen Kumpels zu schnacken. Und dabei ist so, als wenn ich mich nachmittags in der Bar treffe, nur trinke ich mein Bier da allein und sehe ihm halt nicht in die Augen dabei. Und genau, und das ist speziell bei einem Spiel wie World of Warcraft eben, wo du natürlich irgendwann wie viele Automatismen dort hast und viel, wo sich danach und hier hängt AK dort rum und so weiter und so fort, kannst du natürlich sehr, sehr viel nebenbei machen und dein soziales Online-Leben nebenbei stattfinden lassen mit Unterhaltung oder man redet drüber oder man setzt sich da irgendwo hin in der Spielewelt und stellt ja. Und sonst haben viele Freunde einfach setz dich hin Funktionstaste. Ja. Ne, damit du einfach hinsetzt. Gab's ja schon bei Jedi Knight. Genau. Darf man das sagen? Dass es dort gab, darf man sagen. Man darf nur sagen, ob es gut oder schlecht war. Ach so, okay. Ja. Da sind wir fein raus nochmal, ne? Nee, das war ja, oder ich stimme auch gar nicht. Ich meinte Knights of the Old Republic. Nein. Du meinst natürlich Dark Muses. Nein, was meine ich denn? Ich meine das Third Person. Das Third Person, das mit den, egal, aber es gibt diese Funktion auf jeden Fall schon in anderen Sachen und ich meine, World of Warcraft, wir könnten uns jetzt hinsetzen und da nochmal detailliert über jedes einzelnes Addon und so weiter drauf quatschen. Burning Crusade, das Wrath of the Lich King hat nochmal einen großen Endboss sozusagen fight mit dazu gebracht und eben meiner Meinung nach das kürzlich erschienene Add-on mit Cataclysm eben, was eben diese super clevere Idee für eine Welt, die dann über sich Jahre so etabliert hat und Spieler, die eben seit 2004 dort unterwegs gewesen und jeden Winkel so auswendig kennen, einfach dort die Spielewelt ändern, die sich auch konsequent dann so weiterzieht, dass du alles sich neu würfelst und dann eine du alles neu lernen und machen musst. Das ist eine der klappesten Ideen, die im Online-Bereich gemacht wurden, meiner Meinung nach. Ja. Und wie lange sich das jetzt hält, wird die Zukunft natürlich ein bisschen zeigen, weil es ist jetzt 7 Jahre mittlerweile alt und du hast keinen Präzedenzfall, wo sich ein Online-Rollenspiel so lange gehalten hat mit so einer Welt und mit so einem Umfang. Klar, natürlich können vielleicht dann in Zukunft mal ein paar Millionen weniger Leute dann irgendwann mal World of Warcraft dann spielen. Aber alleine, ich glaube, es würde richtig ganz untergehen, bis Blizzard selber sagt, wir setzen das jetzt vor, es kommt World of Warcraft 2 oder irgendwas wird ja dort entwickelt, was du mit einem Code... Titan war das, Code-Projekt Titan, ob das jetzt World of Warcraft ist oder wie viele spekuliert haben, World of Starcraft und was auch immer dann dort kommen soll, das wird dann die Zukunft zeigen, aber Blizzard wird selber bestimmen, wann das endlich World of Warcraft erreicht. Ja, vor allem egal wie viele Leute jetzt mit gratis, also ich meine, es gibt Runes of Magic, ist ein nettes Spiel, Rift ist auch stellenweise ganz nett, dann wird jetzt demnächst Terra erscheinen, was Unreal Engine 3 hat, ultra geil aussieht, ja, und ich habe es ja auch schon gespielt, es spielt sich auch richtig gut und es hat auch Controller Support, im Prinzip ist es was für fast schon für eine Konsole gedacht und das Ding ist, was World of Warcraft hat die Spieler jetzt und die Leute sind so ineinander verschmolzen, ja, also die Clans sind so aktiv, oftmals, oder die Gilden sind so aktiv, dass du im Prinzip um Leute zu deinem eigenen Spiel zu bringen, egal ob es kostenlos ist oder nicht, musst du deren Leader, ja, die wichtigen Personen quasi greifen, in dein Spiel ziehen, so dass der ganze Clan wechselt. Weil was bringt es mir als einzelner Spieler irgendwie ein neues Spiel anzufangen, wenn ich meine Gilde irgendwo hab und einfach eigentlich wirklich nur dieses soziale Prinzip habe und das Spielen als Zeitbeschäftigung nutze, um mit meinen Leuten eigentlich eher zu quatschen. Und deswegen wird's, glaube ich, schwer, bis Blizzard sagt, hey, wir machen was Neues. Wird's kein Spiel geben, das mehr Spieler in Bann zieht als WoW. Ja, Punkt. Blizzard hat eben alle Vorteile dort gehabt, mit dem, dass sie sehr, sehr früh dran gewesen sind mit ihrem Zeug, dass sie alles in der Sache, sagen wir mal, richtig eben gemacht haben, dass sie die Leute so sehr an sich binden konnten. Du wirst so einen Fall eigentlich nicht mehr haben. Und wenn dann irgendwas dann gemacht wird, dann ist es Blizzard, die in der Richtung raus. Was denn? World of Warcraft, wie gesagt, ist das Add-on Ende 2010 rausgekommen. Cataclysm natürlich, 2010 war auch das andere große Blizzard-Ereignis, was sich ja 3 Jahre nach der Ankündigung dann auch endlich, dann doch, wozu wir dann den großen Podcast gemacht haben, plus Specials und Beefs und was auch immer dann alles dann hier bei uns bei Game One dann stattgefunden hat. Eine Sache, wo dann viele Leute schon gedacht haben, kann das klappen? Sollte es klappen, wie funktioniert es, aber es ist eigentlich fast schon der erste Teil, weil es ist ja noch komplett draußen. Ne? 2010, im Juli, glaube ich, ist es gewesen, ist endlich da gewesen, Teil 1 von StarCraft 2, Wings of Liberty. Der Nachfolger eben zu dem, wie vorhin ausgeführt, einem der besten Exit-Strategiespielen, best ausbalancierten Strategiespielen aller Zeiten. Natürlich, wenn ich mich rechne, die komplette Online-Komponente ist eigentlich schon drin. Der Unterschied jetzt hier, Blizzard hat das Spiel 3 geteilt. Ne? Du hast die Singleplayer-Kampagnen sind natürlich von den Terranern, von den Zerg und den, wie heißen die anderen? Protoss. Das ist jetzt von den Terranern, glaube ich, nur die Singleplayer. Oder lustigerweise weiß ich es gar nicht, weil ich StarCraft 2 nur im Multiplayer-Modus gespielt hatte. Ich hab den Singleplayer, den will ich mir irgendwann mal geben, aber den habe ich auch nicht. Ich glaube, es sind die Terraner sozusagen, diese dreigeteilte Storyline, die du mit jeder Rasse sozusagen dort spielen kannst, die werden separat in unterschiedlichen Spielen rauskommen und die sind für die nächsten Jahre jetzt erstmal geplant. Aber StarCraft 2 ist natürlich volle Pulle abgehen im Multiplayer momentan natürlich immer noch. Plus du hast das erste Drittel des Singleplayers im Juli 2010 bekommen. Wann kam der erste Teil dann eben? 98 war es? 12 Jahre hat es dann gedauert, bis der Release da gewesen ist. Mit der Ankündigung, wo wir vor Ort gewesen sind, bei der Blizzard-Veranstaltung 2007 in Südkorea, wo StarCraft 2 dort angekündigt wurde. Wo ich nicht hinreisen durfte. Das war auch ganz geil. Die griechische Regierung hat meinen Pass für rückwirkend erklärt. Damals. Echt? Ja, das hätte damals meine allererste große Game One-Reise werden sollen. Oh, Blizzard stellt ein großes Spiel vor in Korea. Die sagen nicht welches. Gregor. Aber in Korea, also was kann es wohl sein? Ja, du denkst, es wird natürlich StarCraft. Ja, klar. Aber du kannst dann gucken, was es ist. Wäre für mich meine erste große Reise dann drauf gewesen. Ich dachte, was kann das sein? Ja. Bereite mich da entsprechend vor und bekomme so 1,5 Wochen vor meinem Abflugtermin, wo ich selber beim Visumunternehmen dort nachfrage. Wann kommt denn mein Visum? Habt ihr das schon gehört? Wir haben es ein paar Wochen dann hingeschickt, damit die mir mein Visum auf meinem griechischen Pass, weil ich kein deutscher Staatsbürger bin, mir das ausstellen können und sagen, ja, ihr Pass ist abgelaufen. Müssen sich selber drum kümmern. Was? Und ich gucke da, ich bekomme meinen Pass zurück und da steht, der gilt noch für 2,5 Jahre. Anscheinend hat die griechische Regierung damals zu diesem Zeitpunkt aufgrund einer Umstellung des Verfahrens, wie die Fotos da drauf gedruckt werden, einfach alle Pässe rückwirkend für ungültig erklärt. Das heißt, selbst wenn ich dort 2,5 Jahre oder 2 Jahre noch da drauf gehabt hätte, mein Pass galt nicht mehr an einem bestimmten Datum. Das hat mir natürlich aber keine von der griechischen Regierung gesagt und auch nicht dieses fucking Visumunternehmen, was meinen Pass schon seit einem Monat davor liegen hatte, damit die dann sagen, hey, dein Pass gilt nicht und so weiter. Ich musste mich selbst darum kümmern, das zu machen. Letzten Endes hat das bedeutet, ich konnte nicht hinfliegen nach Korea und das machen und habe deshalb Ian damals gebrieft, dass der dann für mich dann da vor Ort ist und dort aufnimmt und Zeug macht. Und ist dann mit 15 Stunden Tape-Material gekommen, das ich an einem Tag dann sichten konnte. Okay. Der Beitrag ist jetzt hier auch nochmal verlinkt, der Review-Beitrag. Wir haben natürlich dann für alle spekulativen Sachen, wird hier, dass wir jetzt sagen, das ist da 2, die Apo 3 und so weiter, sind wir auch dann, oder habe ich Ihnen angeleitet, dass er dann losgeht und mal ein bisschen rumfragt bei den Koreanern dort, was wünschst du dir, welches Spiel kommt dann, World of StarCraft und dies und alles. Aber es war trotzdem, auch wenn ich nicht selbst mit dabei gewesen bin, wenn du dieses Material dort siehst und dort in dieser Halle, die dicht gefüllt wird und gerade vorher große E-Sport-Turniere dort abgelaufen sind im alten Stadion und diese Ankündigung kommt, du siehst erstmal deinen Space Marine dann dort, der hat natürlich einen bestimmten Namen, ich kenne ihn nicht, ich habe keinen Namen, ich bin kein StarCraft-Fan, aber du erkennst natürlich die die Bildsprache, die da ist, diesen Trailer war, und dann geht der Helm auf, it's about time, ne? Klappe zu, Affe tot, Darkest 2, die Menge jubelt wie blöde. Und du hast von da schon gesehen, dass es eins der meist erwartenden Sequels, die hier kommen. Ja, es ist halt einfach Gänsehaut. Und so. Genau, uns Gänsehaut pur. Wie du natürlich als StarCraft eher nicht ganz so Hardcore-Spieler wie Warcraft, wie hast du den Trailer damals gefunden? Wie ist es bei dir gewesen? Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass halt die ersten Szenen von der Convention oder von der Ankündigung, gab es ja direkt ein paar Minuten später schon fast im Netz. Ja. Also war einfach so YouTube, okay. Und ja, es war schon eine Gänsehaut, aber einmal, weil ich mir vorgestellt habe, wie würde ich reagieren, wenn es Warcraft 4 wäre. Und dann dachte ich mir so, oh ja, da bin ich dabei. Und ich kann es komplett nachvollziehen, weil die Leute auf 12 Jahre drauf gewartet haben und sie haben immer dieses gleiche Spiel gespielt, immer und immer wieder. Und jetzt, ich habe das gleiche Gefühl jetzt mit einem Spiel, das im September erscheint von Epic, und ich freue mich auch, und da sind es jetzt, lass es 2,5 Jahre sein, glaube ich. Und wie es bei 12 Jahren ist, kann ich mir erstmal gar nicht vorstellen, richtig. Ja, wir wissen ja auch noch nicht, wie dieses Spiel dann eben sein wird, also kannst du es eh beim Namen nennen, wir können ja gar keine Werten da aussagen. Genau, also ich... Total irrelevant, wie die Vorgänge waren, darüber sprechen wir gar nicht erst. Nee, ist komisch, dass es mit Teil 3 beginnt eigentlich, die Serie. Ja, ich finde Gears of War 3, freue ich mich schon. Mhm. Nee, und bei mir wird es halt mit Gears of War, ist es so, weißt du, irgendwie, ich freue mich da jetzt sehr, sehr lange Zeit drauf, und ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle, wie ich dann in den Laden gehe, auspacke und mitnehme, und ach Mann. Und bei uns als sagen wir professionelle Gamer oder die quasi ihren Lebensunterhalt damit verdienen, neue Spiele zu bekommen und uns auszuprobieren und zu testen, hast du dieses Gefühl relativ selten. Also ich hatte diesen kleinen Moment heute, weil ich habe heute endlich tatsächlich die Retail-Version von Duke Nukem Forever in der Hand halten können. Okay. Also ich habe das schon jetzt bekommen, und natürlich Inhalt darüber erst, wenn das Spiel dann draußen ist, können wir uns darüber dann in Ruhe auslassen. Aber es ist schon so ein kleiner Moment, wo du sagst, fuck, ich hab Duke Nukem Forever gerade in der Hand. Ja. Ja, aber genau das ist es ja. Also dieses, dadurch, dass wir im Prinzip wirklich jeden Tag irgendwelche Spiele bekommen, ist es man ist abgestumpft, auch wenn man es nicht sein will eigentlich. Ja, man ist ein bisschen abgestumpft, aber dann gibt es immer wieder diese Spiele, wo man sich denkt, ey, das wird cool. Mhm. Und dann gibt es die Spiele, wow, ich krieg Gänsehaut. Einfach nur, weil ich weiß, okay, wenn Modern Warfare 3 kommt, freue ich mich trotzdem, weil ich weiß, das sind 6 Stunden Popcorn-Unterhaltung. So, ich erwarte stumpfe patriotistische, Scheiße. Unterhaltung, auf die du dich sehr, sehr freuen kannst. Ja, eben. Und so, ich kann mir genau vorstellen, wie es sein muss, wenn du in dieser Halle bist und jeder hofft es, ja, keiner weiß es, und plötzlich ist dieses, okay, es ist StarCraft 2. Oh, fuck, es ist StarCraft 2. Ich habe so lange gewartet. Und dann ist ja auch egal, ob es noch 3 Jahre dauert, 1 Jahr oder 6 Jahre. Weil du einfach weißt, Blizzard macht es, wenn sie es machen, richtig. Ja, du hoffst immer, dass dann diese Ankündigung kommt. Und Blizzard natürlich, obwohl das Grundvertrauen in Blizzard da ist, dass sie es richtig machen, und sie haben es ja augenscheinlich auch richtig gemacht und sind kontinuierlich am Weiterbasteln und Feedback einholen und so weiter und so fort, fand ich, war es trotzdem immer noch eine sehr, sehr riskante Sache, eben so ein System, was wirklich so wie es gewachsen ist, so wie es entstanden ist mit dem ersten StarCraft, das eben dadurch ein E-Sport-Titel, der wirklich zu professionellen Ligen in Südkorea geführt hat und bis auf einfach Verträge von Hunderttausenden Euro oder US-Dollar. Und da zu sagen, okay, wir machen jetzt den Nachfolger, der muss mindestens genauso gut sein wie der erste, und der hat die Latte schon so sehr hoch gelegt, hat man ja auch daran gesehen, dass nach der Ankündigung wirklich 3 Jahre verstrichen oder 3 Jahre ins Land gegangen sind, bis das finale Ding gekommen ist, und bis sie sich absolut sicher sein können, das ist ein Sequel, was wir jetzt auf den Markt bringen können. Ja, nicht früher, oder später vielleicht, wenn wir uns noch ein bisschen Zeit lassen, aber früher auf keinen Fall. Und sie haben es trotz des hohen Anspruchs ja gebacken bekommen. Obwohl, ich muss wahrscheinlich vielleicht heute mal oder heutzutage mit aktiven StarCraft 2-Spielern drüber quatschen, wie die Lage jetzt ist, wo sich mal alles ein bisschen gesetzt hat. Ja, die Vorfreude und das Beta-Geplänkel und alles drumherum, was seit jetzt fast einem Jährchen eben dann schon stattfindet. Wie ist jetzt der Tenor bei StarCraft 2? Würde mich mal interessieren, da werde ich mal nachher mal kurz ein bisschen recherchieren und nachfragen. War interessant. Ich glaube, es hat sich gut entwickelt, würde ich mal sagen, weil ich höre keine Beschwerden jetzt. Ach, StarCraft 2 ist so ein Blender. Das habe ich am Anfang so einen Monat gespielt und dann, ja, nee, jetzt spiele ich wieder StarCraft 1. Und ich glaube nicht, dass es so ist, ehrlich gesagt, dass das so stattfindet. Aber es ist ja generell diese E-Sport-Szene, also Blizzard ist aus der E-Sport-Szene nicht rauszudenken. Nee, und das kriegt man auch nicht weg. Genau, und zu meiner Zeit bei PC Action war es halt so, dass wir, dadurch, dass ich eben Warcraft 3 affin war, habe ich den E-Sport-Bereich der Zeitschrift übernommen und eine lange Zeit auch geleitet. Und da war es so, dass wir von Meteor Makers hatten wir Moon, den Warcraft 3-Spieler. Okay, ja. Also den zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar bestbezahltesten Warcraft-3-Spieler der Welt. Bezahlter Warcraft-Spieler, ey. Ja, es ist halt super krass so. Er spielt eine Saison und braucht eigentlich seinen 4 Jahre lang nicht arbeiten, weißt du, was ich meine? Und dann hatten wir die Aktion Schlag den Pro, wo du quasi dich bewerben konntest, um gegen ihn zu spielen. Und zu dem Zeitpunkt, als wir es angekündigt haben, sind unsere Server einfach zusammengebrochen auf der Website, weil du dich bewerben musstest. Und es ging einfach weltweit. Dieses, okay, wir können gegen Moon spielen, was wir sonst eigentlich nicht können, wenn dann mit, ja, wenn er irgendwie... Die Gelegenheit darf man eigentlich nicht verstreichen lassen. Genau. Und sich zumindest zu bewerben. Und wir hatten das Anmeldeformular tatsächlich in 15 Sprachen online. So, weil es einfach, okay, wir hatten Zugriffe aus der ganzen Welt, ja. Und da merkt man einfach, wie groß diese Sachen eigentlich sind. So, und das ist ja nur nicht mal der Singleplayer-Part, das ist wirklich nur der Multiplayer-Part gerade. Wo die Leute, die Singleplayer spielen, sind ja wahrscheinlich dann nochmal ein paar mehr. Und das ist schon krass. Aber eben auch, ich weiß nicht, wie es bei Cheatern da ist, aber es gibt ja bei Blizzard halt diesen Judgment Day. Also es heißt Judgment Day und das gab's schon zu Diablo, das gab's zu Warcraft-Zeiten, wo dann wirklich Tausende oder Zehntausende Accounts zu bestimmten Zeiten gebannt wurden. Einfach weil irgendwelche komischen Dinge dort vorgingen. The Rapture ist angekommen. Und und 2005 gab es halt dieses Problem mit Warden. Warden war ein Tool, das quasi, okay, einfach ausgedrückt, das ist ein Überwachungsprogramm gewesen. Ja, ein bisschen so wie Punkbuster oder sowas bei... Ja, außer dass du halt nicht wusstest, dass es da war, zu Beginn. Erst dann manifestiert, als dann Schwierigkeiten damit entstanden sind wahrscheinlich, oder? Genau, und dann war es halt so, dass das Warden halt nach Cheat-ähnlichen Programmen hat halt deinen RAM durchsucht und all sowas. Und da hatte Blizzard natürlich auch Kritik einstecken müssen, einfach weil sie nicht offen damit umgegangen sind, aber daraus haben sie, glaube ich, auch gelernt. Also Daten eben weitergegeben und bei einer Firma, die eigentlich so sehr auf Kundenbindung dann dort setzt, sich dieser, ja, auch wenn man selbst nichts zu verbergen hat, ist es trotzdem unangenehm, wenn jemand deine Datenvolumen und sowas dann erspäht und durchmacht, damit zerstörst du dir auch das Kundenvertrauen, was du dir über so viele Jahre mühevoll aufgebaut hast. Und aber zum Glück hat es denen ja, glaube ich, im Endeffekt nicht so sehr geschadet. Ne? Also wenn die dann damit konsequent umgegangen sind. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Sie haben ja auch die eigene Spielemesse, ja. Also quasi parallel zur QuakeCon. So, was haben sie halt die BlizzCon und dann gibt's ja noch das Worldwide Invitational, die halt dann meistens halt außerhalb der oder eigentlich immer außerhalb der USA stattfinden. Ich habe es hier aufgeschrieben, 2008, genau, da war es in Paris und eigentlich sollte ich dahin damals, das war lustig. 2007 war es in Korea. Ja, genau, ja. 2007 solltest du dann dahin und ich sollte 2008 nach Paris, bin dann aber nicht geflogen, weil ich, glaube ich, krank wurde oder sowas. Und ich meine, die Karten 2010 bei der BlizzCon haben halt 150 US-Dollar gekostet. Weißt du, ich meine, das sind 150 US-Dollar. Für eine Eintrittskarte, wo Neuigkeiten zu einer Spielefirma präsentiert werden. Du kriegst natürlich ein Goodiebag dazu. Damals war es, glaube ich, ein Warcraft-Pad, das du dann für 200 US-Dollar wieder verkaufen konntest oder für 300 US-Dollar. Das ist nicht drin, ja. Aber vom Prinzip her ist es... Ich meine, also wir könnten auch eine GameCon veranstalten, ja, wir zwei. Ja, so. Ja. Und als Karte für Eintrittskarte, ja, 100 Dollar eine Eintrittskarte und dann dürft ihr hier mal durch die Gegend gucken, kriegt ein Stück Studio geschenkt. Ja, Händedruck. Ja. Und da muss man einfach sehen, die Karten sind halt in wenigen Minuten ausverkauft. Weißt du, also das sind Verhältnisse ein bisschen wie bei einer Robbie Williams Tour oder bei Metallica ist es nicht so krass, weißt du, habe ich auch 4 Tage nachdem die Karten im Verkauf waren, habe ich noch Karten bekommen. Und da ist einfach so, okay, du hast 3 Minuten Zeit, und wenn du dann keine Chance hast, wenn du es nicht schaffst, bist du angeschissen. Kannst es im Netz verfolgen. Und das Ding. Das sind absolute Zustände. Eine Sache, über die wir ein bisschen vergessen haben, darüber zu quatschen, wollte ich eigentlich im Vorfeld zu StarCraft 2 machen. Wir haben natürlich uns über Warcraft Adventures unterhalten, das andere gecancelte Spiel. Natürlich hattest du auch ein anderes StarCraft-Spiel, was quasi die Lücke hätte schließen sollen, was natürlich auch als Buch und so weiter dann wieder ausgeführt wurde. Ein Third-Person-Action-Shooter, zu dem es auch einen sehr, sehr schönen Trailer gegeben hat. Ich hab's gespielt. Hast du's gespielt, echt? Ich hab's gespielt, sogar ein paar Level. Dann erzähl mir mal ein bisschen, was ist StarCraft Ghost und wie hätte es eigentlich sein können? Das Lustige ist, ich habe es auf einem Event gezockt, in einem hintersten Raum von einem Hotel, war das, glaube ich. Mit Leuten, die um dich drumherum stehen. Das war richtig schlimm. Du durftest auch, du musstest halt, du wurdest halt durchsucht davor. Einfach so, okay, du wurdest durchsucht, ist schon krass. Aber sie haben es ja auch auf der Gamescom, auf der Games Convention 2007 haben sie es ja sogar, glaube ich, gezeigt. Ja. Für die normalen Zuschauer. Ja, war auf dem Showfloor. Ja, es war auf dem Showfloor 2006, 2007 müsste es gewesen sein. Nee, da war ich wieder. Da habe ich sie von hier dann. Da gab es dann ein Level, glaube ich, zu spielen. Und also ich frage mich bis heute noch, warum sie es eingestellt haben, weil eigentlich hatte es damals, also es war nicht geil, ja, aber es war gut halt. Also es war so ungefähr, wie ich mir den Duke vorstelle. Ich stelle mir beim Duke jetzt auch nicht vor, dass es das geilste Spiel aller Zeiten wird. Es ist einfach gut. Ich bin sehr gespannt. So. Ich kann mir nachher anschauen. Ich erwarte da auch nicht viel mehr. Hauptsache ist es da. Ja, Hauptsache ist da. Und bei Ghost wäre es halt, das ist eine weibliche Protagonistin. Wie gesagt, ich bin nicht in der StarCraft-Thematik mega drin. Es hat auf jeden Fall irgendwas mit dieser Lore, mit der Geschichte dann dort zu tun. Ja. Meine Attentäterin, ich weiß es nicht mehr. Ja. Und auf jeden Fall, also ich kann halt sagen, wie es spielerisch war, es war spielerisch gut. Gut. Gut bis, hey, stellenweise war es sogar, hey, das ist ganz cool jetzt. Es macht echt Spaß. Und dann war es halt stellenweise, okay, da müsst ihr noch ein bisschen was fixen. Ja. Insgesamt habe ich wahrscheinlich, lass es 25 Minuten gewesen sein, die ich gespielt habe. Also 2-3 Level für uns vielleicht. 25 Minuten mehr als all die anderen, die wir zu spielen bekommen werden, auf jeden Fall. Ja, außer die auf der Gamescom waren, Games Convention waren. Ja, also das... Ja, man sieht aber dran, also andere Hersteller hätten wahrscheinlich ein Spiel, was in dem Niveau schon gut und vielleicht mit ein bisschen Politur hier und da schon sehr, sehr, sehr gut geworden wäre. Hätten die damals das Ding dann veröffentlicht und gemacht und gezeigt, dass das da auch was rausgekommen wäre. Blizzard hat einfach gesagt, nee, das entspricht nicht wirklich unserem Hardcore-Niveau da oben. Es ist gecancelt. Ja, sie haben halt Angst gehabt, wahrscheinlich wie Renegade zu enden, als schöner LAN-Party-Shooter. Genau. Und Renegade, der hat sie ausgeführt, der Ego-Shooter eben aus dem Command & Conquer, genau. Was komplett anderes probiert wurde, weil das Universum mittlerweile so gut etabliert war. Aber Mittelmaß, hauptsächlich. War ein guter LAN-Shooter, so für den LAN-Party. Ich glaube, für uns ein paar Monate gehalten ja. Aber mehr war es auch nicht. Und du kannst, glaube ich, heutzutage kein Blizzard-Game haben, was sich so, klar, unter ferner lief mal ein halbes Jahr hält. Ja. Da kannst du nicht wirklich drauf hingehen. StarCraft Ghost wird natürlich, glaube ich, des Tages in der Form nicht sehen, aber es kann ja durchaus sein, dass da irgendwann noch mal ein bisschen was anderes kommt, wenn Blizzard seine Energien und Gelder mal so aufteilen kann, dass sie was anderes machen, außer den üblichen Projekten. Wir haben natürlich angesprochen, die zwei Projekte, von denen aktuell bekannt sind, dass sie daran arbeiten. Das erste war natürlich Diablo 3. Da werden wir, wenn das, ich denke mal sowieso zur E3, wenn die jetzt kommt, werden wir ein bisschen was dazu erzählen können, weil ich glaube nicht, dass die E3 ohne irgendeine spezielle Ankündigung in Richtung Diablo 3 dann weggeht. Ich hoffe auf ein festes Release-Datum irgendwann. Anfang 2012? Nee, ich glaube Ende 2012 und dann aber, ich glaube nicht, dass auf der 3 großartig Infos geben wird, wahrscheinlich wieder so neue Klasse enthüllt. Und jetzt mit Schalter, damit du die Grafik, die Farbintensität ein bisschen kann, weil die alle überbeschweren, dass es Bonbon von der Grafik ist. Aber ganz ehrlich, also ich weiß, dass wenn ich Diablo 3 spielen würde, wahrscheinlich darf ich es ja hier vor, also ich will mich nicht beschweren. So. Ja, wir müssen bei der Verteilung der Themen natürlich dann gucken, wer die meiste Ahnung davon hat, sondern wer auch das meiste Suchtpotenzial dann dort ja. Hat. Und dann, auf wen können wir verzichten? Wen können wir opfern? Ja. Wer ist unser Opfer, damit wir einen Diablo 3-Beitrag in der Sendung genau. Online hier stehen haben. Ja, wir werden sehen, wenn es soweit ist. Diablo 3, ich hoffe wenigstens, dass dazu überhaupt eine Ankündigung in Richtung Datum kommt, dass ich mich wenigstens ein bisschen weiter darauf orientieren kann, wie da was passiert. Natürlich auch die beiden weiteren StarCraft 2-Teile sind immer noch under Development. Ich glaube, ein Datum ist auch noch nicht genannt für StarCraft 2-2, Heart of the Storm, Singleplayer-Kampagne der, sagen wir mal, Protoss. Ich habe keine Ahnung. Kontratoss. Und StarCraft 2 Legacy of the Void wird dann auch dann für die letzte Rasse dann das sein. Ich denke mal, die werden dann auch vielleicht ein oder zwei Jährchen auseinander sein, damit man sich dem Singleplayer da gut ergeben kann. Und natürlich, du hast es dann auch angesprochen, bisher nur als unter dem Projektnamen bekannt, Titan, das neue MMO-RPG. Hier steht in Klammern noch MMO-FPS. Rumors, Massively Multiplayer Online Ego-Shooter. Ja, darüber, das sind auch die Gerüchte, die ich gehört hatte. Also die letzten, dass es ein Ego-Shooter sein sollte. Wo ja natürlich, es wäre zum einen der erste Ego-Shooter und es wäre natürlich auch, was wir am Anfang gesagt haben, Valve geht jetzt halt in diese, in Dota 2, was ich ja eigentlich Blizzard hätte schnappen können, sollen, müssen eigentlich auch. Und was macht Blizzard? Was macht Blizzard jetzt mit einem MMO-FPS? Ja, das wäre natürlich dann... Es ist schon ein riskantes Vorgehen daraus. Also ein MMO-FPS in der Form, es gibt schon MMO-FPS, aber keine, die in der Größenordnung, die Titan oder wie es auch immer dann letzten Endes heißen wird, dann World of Shoot Quest oder keine Ahnung, ja. dann heißt das, ist auch schon eine andere Hausnummer. Ich glaube sogar schon mehr Wagnis als ein Dota 2 jetzt auch. Also ein Dota 2 ist super einfach. Ein kleiner Titel ist, ja. Also du machst Dota 2, jeder kauft es, Punkt. Ja. Aber ich meine, kann Blizzard noch Gefahren oder das Einzige, was Blizzard sich versauen kann, ist, glaube ich, die Reputation. Und nicht ihr Konto ist ihnen, glaube ich, momentan ganz egal, weil da. Also die können nie mehr Bankrott anmelden, bei der Einnahme, ja. Obwohl sie natürlich sehr, sehr viele Ausgaben haben, mit einem Mitarbeiterstamm von 4.500 Leuten, plus natürlich so konsequent, wie viel in die Entwicklung dann reingesteckt wird, dass das schon eine Menge Geld verschlingt. Aber auch einer der Gründe eben, warum dann Activision sich quasi, man würde sagen, Activision hat die gekauft, aber eigentlich ist es ja eher andersrum, oder? Ne, also so. Also da war es nie so ganz, ich glaube, es war eine gemeinschaftliche Kooperation. Genau, so die typische Pixar- und Disney-Nummer. Ne? Genau, Disney genau. Hat zwar Pixar einverleibt, aber eigentlich hat Pixar jetzt das Sagen, ja. Was die Sachen angeht. Und es wird ja auch noch, wenn dann Sachen von Blizzard rauskommen, die kommen ja nicht unter dem Activision-Label oder so raus. Und auch nicht dieses Acti-Blizzard oder Activision, ja. Oder wie immer so. Das sind Blizzard-Titel, das sind Blizzard-Spiele. Da will man den Activision-Malus fast schon gar nicht da dran war. Ja, das Ding ist halt, die ersten Gerüchte kamen vor oder kurz nach der Kooperation. Ich nenne es jetzt einfach Kooperation, weil das Einkaufen fand ich jetzt ein bisschen blöd. Von Blizzard halt auf, von Activision Blizzard. Ist ja seit 2008 so. Mhm. Und zu der Zeit kamen dann auch die ersten Gerüchte so, hey, was wäre, wenn sich die Modern Warfare-Macher mit Blizzard zusammensetzen? Und genau da könnte halt auch dieses FPS-Ding hingehen. Das erste neue Projekt von Infinity Ward wäre, die sich dann mit Blizzard zusammen. Genau. Und da sind einfach die Ressourcen. Ich meine, es gibt wenige Firmen, das muss man einfach sagen, also es gibt noch Battlefield, aber sonst gab es jetzt in letzter Zeit keine Shooter, die so krass abgegangen sind wie in Modern Warfare. Ja. Und da ist einfach auch das Know-how, egal ob jetzt Infinity Ward von einigen Leuten verlassen wurde oder nicht. Es bleibt ja dennoch sehr viel Know-how da sein. Der große Kern ist natürlich noch da, und wenn du mit jemandem was machen willst in Richtung Ego-Shooter, führt nichts an Infinity Ward irgendwas. Infinity Ward oder It. Also du kannst, zumindest solltest du sie einplanen, und wenn sie direkt noch zu der gleichen Firma gehören im Prinzip, dann ist natürlich das Teilen von Informationen ein leichtes im Prinzip. Sonst gerüchteweise hätte sich ja auch immer noch dann, dass jetzt erstmal Bungie für dann Activision dann erstmal was macht, und dann machen sie dann von mir aus Call of Duty, und dann macht Infinity Ward dann Halo für Microsoft oder irgendwie so. Also ein Halo MMO ist ja abgesagt. Es gab ja schon die Infos, dass es ein Halo MMO gibt. Da gab es ja auch schon die ersten Bilder. Ja. Dann wurde es ja eingestampft. Mhm. Und wenn es jetzt wirklich, spinnen wir einfach weiter, wenn Bungie für Activision ein Spiel macht, dann Call of Duty übernimmt, kann Blizzard bereits seit einem Jahr an einem Halo MMO arbeiten, gerne. Natürlich ist es so, es kann alles, und ich will mich da auch jetzt gar nicht festlegen bei Blizzard, weil ich weiß, dass wenn Blizzard ein Spiel anfängt, dann machen sie es halt auch zu Ende. Und das klingt halt jetzt fast wie ein Fanboy-Gelaber, aber es ist halt einfach so. Es gibt Leute, da weißt du, okay, wenn sie was machen, dann machen sie es mit Liebe vor allem. Und sie machen es für die Spiele. Fernab davon, was es im Endeffekt kostet. Also. Ja. Wir werden uns natürlich dann auch anhören können, dass es jetzt ein großes Blizzard Love in oder Liebesfest oder sowas dann gewesen ist. Aber hey, wie gesagt, es gibt mit Ausnahme von Valve, speziell im PC-Bereich, auch keine einzige Firma, wo du eigentlich so konsequent, wo mit jedem Titel neue Meilensteine auf die eine oder andere Art gesetzt wurden, die auch so einen nachhaltigen Effekt gehabt haben und in der Qualität und in der Spielergunst und in unserer Gunst eben so hoch gehalten werden wie die Blizzard-Sachen. Und Blizzard hat sich eben so einen Kredit aufgebaut, okay, lass die einfach machen, wenn sie Zeit für ihr Spiel brauchen. Ich bin nicht sauer, wenn Diablo 2 bis 2, Diablo 3 bis 2020 oder 3. Ja, ich hätte es gern für Konsole, aber. Ich auch, ja. Ja. Das wäre der, obwohl ich spiele zuletzt wieder ein bisschen mehr PC, neue Grafikkarte eingebaut, und man kann jetzt zum Glück das Xbox-Pad jetzt anschließen und dann Ego-Shooter und Rennspiele und alles machen und Adventures von Telltale. Also vielleicht würde ich es vielleicht sogar auf dem PC spielen, aber natürlich mittlerweile muss auch eine vernünftige Konsolenversion müsste eigentlich sein. Bei Diablo 3 müssen wir mal gucken. Ja, aber das ist auch so, Blizzard verzeiht man auch Dinge, finde ich. Also ich verzeihe Blizzard, wenn sie keine Konsolenversion rausbringen, fernab davon, dass ich nicht weiß, ob ich Diablo 3 spiele. Genau, ihr wisst es am besten, wenn ihr keine rausbringen wollt. Ich nehme euch das nicht übel. Ja, ey, macht mal. Aber man merkt am Blizzard, sorry, dass ich dich gerade rüde unterbrochen habe, was du sagen wolltest. Du wolltest wahrscheinlich sowas sagen wie, hey, man merkt ja auch an der Kontinuität und an den Verkaufszahlen ihrer einzelnen Spiele, Dass es sich immer steigert. Also ich habe jetzt hier als Werte 2007 2,4 Millionen Exemplare innerhalb von 24 Stunden von Burning Crusade. Ja. Dann ja und dann am 13. November 2008 2,8 Millionen verkaufte Exemplare innerhalb von 24 Stunden von vom Lich King und dann Dezember 2010 waren es 3,3 Millionen Exemplare. Ja. Und das sind einfach Werte 3,3 Millionen. So, jedes andere Spiel wäre froh, wenn es das innerhalb von einem Jahr oder auf die ganze gesamte Spieldauer verkauft, 3,3 Millionen. Vor allem, weil es auch nicht ein neues Spiel sind, wo sich die Leute so seit Monaten und Jahren darauf verstärken können. Sagen wir mal, wie du es im Vergleich jetzt nur bei Call of Duty mittlerweile hast, weil was da an Verkaufszahlen abgeht, geht auch auf keine Kuhhaus. Ja. Call of Duty Black Ops bis heute zum Aufnahmedatum des Podcasts das meistverkaufte Spiel aller Zeiten. In 16 Millionen, oder? Ja. Also, 14? Ich weiß nicht. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall der modernen Ära von Sachen, die nicht gebundelt sind und nicht mit der Konsole gebundelt sind. Dass du so einen Wahnsinn da abgehen hast und dass du eigentlich sagst, dass World of Warcraft oder Blizzard das mit Add-ons schafft, wo ein Add-on vielleicht nur mal einen Bruchteil eigentlich verkaufen will von dem, was du an 3,3 Millionen dann erwartest. Das Vertrauen ist da und die bestätigen es auch mit jedem Spiel, mit jedem Add-on, mit allem, was dazu kommt. Deshalb habe ich auch keinerlei Bedenken, was die jetzt geplant haben mit Titan, ob es jetzt dann ein Konzept wird, wenn es wirklich ein MMO-FPS wird oder ob die Infinity Ward dabei hätten oder nicht dabei hätten. Ich vertraue denen einfach mal erstmal pauschal und schaue mir dann an, was sie dann haben. Die haben noch mit keinem Spiel jemanden, glaube ich, gnadenlos enttäuscht. Und wo dann eine Enttäuschung auf die andere Art hätte stattfinden können, das wurde dann eben entweder gecancelt oder auf Eis gelegt. Also ich glaube, hier StarCraft Ghost steht ja auch nicht offiziell gecancelt, sondern auf unbestimmte Zeit verschoben. Ja, aber es ist ja auch so, dass bei Blizzard ist ja auch der Fall, dass sie quasi Vorreiter sind für ein bestimmtes Genre oder beziehungsweise wie du es gesagt hast, dass sie das Genre evolutionieren. Mhm. Ja. Und während der Zeit, als Diablo 2 aktiv gespielt wurde, gab es natürlich 10 andere geile Spiele, die das gleiche Genre angehen. Zum Beispiel in Titan Quest war extrem gut. Das Problem. Ja, aber es war durch Patches war es trotzdem noch extrem gut und sah fantastisch aus zu der Zeit. Und es hatte halt auch geile Ragdoll-Effekte und all das. Und dennoch bist du auch weil es den Multiplayer-Modus im Prinzip nicht als wirklich übers Netz gab, sondern du musstest halt ein virtuelles Netzwerk erstellen. Daran ist Titan Quest im Prinzip gescheitert. Aber trotzdem sind die Leute, ich auch, sind wieder zu Diablo 2 zurückgegangen. So, ich hatte halt dann 2 Wochen, wo ich Titan Quest gespielt habe. Ja, du weißt, ich kann aber wieder zurück, weil da geht's noch ab und das weiß ich, was ich da. Genau, wenn ich mich jetzt in Diablo einlogge, jetzt gerade wann nehmen wir jetzt auf? Es ist jetzt 3 Uhr nachts. Mittlerweile schon, ja. Ja, wenn ich mich um 3 Uhr nachts jetzt einlogge, dann weiß ich, ich werde Spiele finden, wo Leute da sind und wo Leute mit mir spielen wollen bei Diablo. Und es ist ganz egal, dass der Titel 10 Jahre alt ist. Das ist scheißegal. Und wenn ich jetzt aber ein Enemy Territory Quake Wars reinlege, dann werde ich keine Spieler finden. Und dabei ist das Spiel trotzdem gut. Ja, bei einem Titan Quest werde ich keine Spieler finden. Aber weißt du schon, es ist einfach diese Kontinuität und die Fanbase und all das. Also ich glaube, dass Blizzard es ist nicht mehr, wenn sich Blizzard nicht selbst vernichtet, indem sie sagen, okay, wir hören jetzt einfach auf, Spiele zu entwickeln, dann wird Blizzard auch in 10 Jahren oder in 15 Jahren oder in 20 Jahren noch Spiele entwickeln und in 15 Jahren können wir uns dann auf Diablo 4 freuen. Ja, dann lass uns das mal in Richtung Schlusswort dann bitte mitnehmen, weil wenn Blizzard sich nicht selbst zerstört, schafft es niemand. Ne? Ich glaube, das Risiko besteht nicht, aber wie gesagt, wir haben uns jetzt knapp über 2 Stunden dann darüber ausgelassen, zu zweit alleine. Ja, ja, lustigerweise. Wir sind nie gekommen, wir haben es nicht gemerkt, weil wir so viel zu erzählen und zu reden hatten über die Spiele. Ich glaube, es ist deutlich geworden, selbst die Leute, die nichts mit Blizzard am Hut haben und selbst als Konsolenmenschen jetzt hier bei Game One und so weiter und so fort, das wir natürlich respektieren und auch sehr, sehr viel Anerkennung dafür haben, was Blizzard geschaffen hat und was sie dann zu bedeuten, auch wenn es keine Konsolenversion von StarCraft und von Diablo und so weiter gibt. Haben wir uns doch recht ausführlich dem Thema gewidmet. Das werden wir natürlich auch demnächst irgendwann mal für andere Spielehersteller, PC-Spielehersteller speziell für Valve müssen wir das sowieso dann noch machen. Dann werden wir Gabe Newell dann entführen und irgendwo hier anketten als Urtongeber. Das wäre, nee, wahrscheinlich nicht. Oder wir simulieren Gabe Newell, der uns dann ein Interview gibt, was gar nicht funktioniert hat. Ich schaue mal nachher nach, wo die ganzen anderen Leute abgeblieben sind, die wahrscheinlich sich draußen jetzt in der Sonne lümmeln und das machen. Aber wie gesagt, danke dir, Chris, dass du dich hier jetzt nochmal fast 2 Stunden mit mir zusammen umgesetzt hast. Ich danke dir. Also für einen Cast, wo draußen 27 Grad im Schattengras sind um 3 Uhr nachts. Um 3 Uhr nachts. Wo wir gerade hier miteinander sind. Ich glaube, es war ein sehr interessanter Cast und vor allem auch ein Cast, der euch den Zuhörern dann nochmal zeigen soll, hey, wir sind dem PC-Medium nicht verschlossen. Wir sind nicht Konsolisten, wir sind nicht PCler, wir sind Gamer. Ja, also wir lieben Spiele und vor allem mir ist es wichtig, dass wir einfach oder dass man vielleicht raushört, dass wir wirklich mit Liebe dabei sind und dass wir, also ich eigentlich liebe ich PC-Spiele, wenn sie denn vom Blizzard, aber wenn sie gut, ich liebe gut gemachte Spiele und bei Blizzard weiß ich einfach, hey, alles was da kommt, ist gut. Punkt. Eben. Und so. Da sind Blizzard eben einige der Spielersteller, die es eben wert sind, dass man sich wirklich weit über 2 Stunden jetzt in Ruhe über sie dann auslassen, unterhalten und abfeiern kann. Im Grunde. Kurz zum Plauschangriff selbst, das ist natürlich jetzt hier nochmal sorry für die kleine Pause, die dann jetzt zwischendurch entstanden ist, durch meine persönliche Heiserkeit und Aschewolken in London, die mich dann ferngehalten haben. Natürlich werden wir nochmal zurückkehren, sofern welcher Gott auch immer dann so wolle, dass wir zur E3 nochmal uns ein bisschen dazu auslassen und das ist ja mittlerweile fast schon ein Staple, ein Ritus geworden, dass wir zur E3 mal ein paar kleine Podcasts dann machen. Ich werde dann gegebenenfalls schauen, was dann nach der E3 noch alles am Podcast folgen kann, aber da wird der Plauschangriff natürlich auch bei Zeiten in der Sommerpause kurz sein, ähnlich wie es mit der TV-Sendung ist und hoffe, dass wir dann gestärkt und mit Elan und Energie dann wieder dort rauskommen. Aber freut euch erstmal auf die E3-Casts im besten Fall in direkt zur E3 selbst und danach werden ein paar schöne und interessante Sachen kommen, die die zweite Staffel des Plauschangriffes vernünftig zum Abschluss bringen werden. Gut, ich verabschiede schon mal. Ich war der Gregor. Und ich war der Chris. Und wir sagen, wie sagt man als Ork, tschüss, ich habe keine Ahnung. Dann Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie mal wieder rein. Denn etwas Schau muss sein und heißt es Bühne frei. Dann sind Sie mit dabei. Die Show muss weitergehen. Auf Wiedersehen. War das jetzt eigentlich gut, dass wir es gesungen haben? Dürfen wir das? Piep, piep, piep. Bitte nicht weiter sagen. Ja. Psst.